In optima forma von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In optima forma von Ludwig Bechstein. Nach Aktenstücken im Großherzoglichen Amtsarchiv zu Kaltennordheim. Der Amtmann Samuel Ebert lächelte und tippte auf die längliche Schnupftabaksdose von graviertem Kupferblech, auf welcher sich in zierlicher Arabeskenradierung nach Art der Goldschmiedsgrillen hübsche Gruppen von Drachen, Vögeln und Fantasiegebilden befanden. Des Amtsmanns Gehilfe, der Amtsschreiber Jodokus Grauschmied, hatte ein Protokoll vollendet, und die Personen, deren Anwesenheit dieses Protokoll hervorgerufen hatte, waren teils abgetreten, teils abgeführt worden. Erstere waren nach ihren Häusern gewandert, letztere in ihre Haft. Es wurden Prisen genommen und gewechselt, und der Amtsschreiber reichte seine Niederschrift dem Amtmanne zur Durchsicht und Bezeichnung. »Protokollum in optima forma, lieber Amtsschreiber. Freut mich sehr. Alles wohl notiert.« Der Amtmann las sich laut vor. Katharina Dietmann, Andreas Dietmanns Wittipp, insgeheim die Geißkät genannt, gebürtig aus Kaltennordheim, wohnhaft daselbst, ist eingezogen worden, weil sie seit Jahren her der Hexerei verdächtig und sintemal und alldieweil Heinz Traberts Weib am 18. Augusti 1663 in scharfer Frage öffentlich bekannt hat, mit der Geißkät und andern die Teufelstänze besucht zu haben, und zwar bei der Hexenlinde überm Dorfe Westheim. »Bekannt hat«, unterbrach sich Herr Samuel Ebert und rieb sich vergnügt die Hände. »Und die Geißkät soll auch bekennen. Soll, muss, wird. Was meint er, Amtsschreiber? Wieder ein Hexenprozesschen in optima forma, in optima forma?« »Habe nichts zu meinen. Stelle alles in des gestrengen Herrn Amtmanns Belieben. Führe getreulich mein Protokollum, Tag für Tag und Jahr um Jahr, bringt jeder Tag seine neue Plage.« »So? Ei«, stieß der Amtmann verwundert hervor und murmelte dann wieder teils lesend, teils wie vortragend vor sich hin. »Zeugenaussagen sind Summa 13, eine böse Zahl, werden wohl der Hexe scharf an den Kragen gehen. Lass doch hören, lass doch hören. Der alte Kurt Limper, 74 Jahre alt, entsinnt sich anno 40, ei tausend, das ist lange her, scheint ein gutes Gedächtnis zu haben, denn heuer schreiben wir, wie schreiben wir doch, Amtsschreiber? Anno 1664. 64, in optima forma, wiederholte der Amtmann. Entsinnt sich anno 40, das war, wie die baßmännischen Schnapphahnen im Lande hausten, und wie der flandrische General, Wachtmeister Gilly de Haes, in der Grafschaft Henneberg mit seinen Banditen so schrecklich hauste, bis in die Schweden unter Feldmarschall Banner und Generalleutnant Holzapfel aus dem Lande trieben, und bis jene kaiserlichen Völker wiederum kamen und dem Lande vollends den Garaus zu machen drohten, nachdem schon anno 34 der hiesige schöne Flecken mit Amthaus, Kirche, Pfarrwohnung und Schule ganz und gar in Asche gelegt waren. War eine bitterböse Zeit dazumal, bös in optima forma, kostete ein Löffel voll Salz einen Groschen und ein Ei einen Batzen, wurde das Bettstroh ausgetan, um zu Häcksel für die Pferde zerschnitten zu werden. Dies beiläufig, also dazumal hat, zeugt der alte Kurt Limpert, bei ihm ein kaiserlicher Soldat in Quartier gelegen, der fand im Nachbarhaus, war das der Geißkät, einen Topf mit Schmiere und eine Gabel. Jetzt frag ich ihn, Amtsschreiber, was hat der Soldat im Nachbarhaus zu tun? Kann nicht dienen, gestrengen, war dazumal noch ein Schulbüblein, wollt ich wär's noch. Machte der Amtmann und fuhr fort. Der Soldat nahm, aha, er nahm, das wird wohl sein Zweck drüben gewesen sein, besagte Gabel und Schmiere und trug sie in Limperts Haus. Als nun Limperts Weib das der Hexe vorhielt und sie fragte, was denn das für eine Schmiere sei, so hat jene gesagt, eine Wagenschmiere. Willst du sie aber für Gänsefett essen, Trudelimpertin, so soll sie dir vergönnt sein.« Darauf hat die Limpertin Gabel und Topf samt Schmiere in das Wasser geworfen, und dazu hat die Geißkät gelacht. Denk er nur, Amtsschreiber, gelacht, in optima forma. »Da haben wir die Schmiere«, versetzte Ehren Jodokus Kauschmied trocken. »Wo, wo?« fragte hastig der Amtmann. »Je nun, im Wasser.« »Pah! Dumm! Schade! Wär ein herrlich Corpus Delicti gewesen!« »Jawohl, delicios«, wortspielte schadenfroh der Amtsschreiber. »Zweiter Zeuge«, fuhr Samuel Ebert fort, »Kaspar Dietmann, der Schwager der Hexe, hört von der Sache, ärgert sich darüber, rennt hin, zankt mit ihr und schimpft sie auf offener Gasse eine Hexe. Was tut die Geißkät? Weiß nicht, war nicht dabei. Sie lacht abermals, aber wird nicht klagbar. Und was geschieht dem Kaspar Dietmann? Weiß ebenfalls nicht. Wird lahm, lahm in optima forma. Dritter Zeuge ist eine Zeugin, Margareta, Kaspar Schirmers Wittip, ist auch lahm, kreuzlahm und lendenlahm, hat die Geißkät in Verdacht und zeugt, weil sie die Geißkät in Verdacht gehabt, so habe sie dieselbige dreimal um Gottes Willen gebeten, sie von ihren großen Schmerzen zu befreien. Und das habe die Geißkät auch getan. Und für diese Hilfe, warf der Amtsschreiber hin, muss die Geißkät eine Hexe sein in optima forma, triumphierte der Amtmann und nahm eine neue Prise, während der Amtsschreiber böse Blicke schoss und ärgerlich den Kopf schüttelte. Vierter Zeuge, Melchior Schirmer. Dieser hat zu verschiedenen Malen den Drachen in das Haus der Geißkät einfahren sehen. Dummkopf, murmelte der Amtsschreiber vor sich hin. Wer? Er, der Schirmer nämlich. So, warum? Weil es keine Drachen gibt. Amtsschreiber, schwätz er nicht solches unsinniges und gottloses Zeug. Ich dächte, wenn er seine Frau ansehe, müsst ihm der Glauben von selbst in die Hand kommen, bloß vom Schauen. »Reciproke, euer Gestrengen«, versetzte Grauschmied mit spöttischer Verneigung. »Fünfter Zeuge«, fuhr der Amtmann mit Kopfschütteln fort, »ist wieder eine Zeugin. Gertraud, Klaus Griesmanns Wittip, hat mit Melchior Schirmers Weib auf der Gasse geredet, kam die Geißkät daher und fragte, »Was habt ihr Übles von mir zu reden?« Wäre in der Tat also gewesen, dass beide Weiber von ihr gesprochen. Fragte die Gertraud, »Wer sagt dir, dass wir von dir reden?« Da hat die Geißkät erwidert, »Mein kleiner Finger.« Und dazu hat sie, was hat sie dazu getan? »Geweint, ohne Zweifel«, antwortete spöttelnd der Amtsschreiber. »Gelacht hat sie und nicht geweint, dass er's weiß, Amtsschreiber.« »Weiß es gar wohl, Gestrengen, hab es ja selbst ad protocollum genommen.« »Ach, er weiß den Henker was. Er schreibt in optima forma.« »Bedanke mich schön.« »Sechster Zeuge. Heinz Lurz ist der Geißkät seiner Base 4 Taler schuldig gewesen und hat ihr diese Schuld abbezahlt bis auf 6 Kopfstücke. Diese hat er nicht bezahlt, und sie hat deshalb einen Hass auf ihn geworfen.« »Intellego. Wieso? Je nun, Gestrengen, wenn einer einem schuldig bleibt und bezahlt niemals, so pflegt es im menschlichen Leben insgemein so zu gehen, dass der andere einen Hass auf den bösen Zahler wirft und sein Geld mit Ungestüm fordert.« Recte dixisti, er trifft den Nagel, Amtsschreiber. Die Geißkät forderte ihr Geld mit Ungestüm, und als einst Heinz Lurz im Häßlichsfeld gedüngt hatte und leer heimfahrt, tritt ihn die Geißkät an bei der Schenkwiese und heischt das Geld unter Schimpfen und Schmähen. Er peitscht sie von den Pferden hinweg und schimpft sie eine Bluthexe. Sie geht brummend und scheltend fort, nach dem Häßlich, und klagt nicht in optima forma. Siebenter Zeuge, Lips, des Wachtmeisters Georg Sohn von Kaltennordheim, Ackerjunge bei Heinz Lurz, 15 Jahre alt, zeugt, als er mit seinem Herrn an den Acker gefahren, da habe er mitten im Wege ein Kreuz, von Hölzern gelegt, erblickt, so daß das Handpferd darüber gehen müssen. Auf dem Rückweg springt Lips vom Wagen und zerstört Sotanes Kreuz, indem er es auseinanderwirft. Dem ungeachtet wird das Handpferd krank, steht 4 Tage und am 5. fällt es um und krepiert. Und nach aber 4 Tagen stirbt auch der Sattelgaul in optima forma. Achter Zeuge, der Feldmeister Urban. Als dem Heinz Lurz auch das 3. Pferd krank geworden, habe letzterer ihn gerufen und habe er befunden, dass dem Pferd die Schwefelkerze gebrannt sei. Weiß er, Amtsschreiber, was das heißen soll, die Schwefelkerze? Nein, Gestrenger, ich pflege nur Unschlittkerzen zu brennen oder Rüböl. Das ist ein heidnischer Teufelsaberglaube, Amtsschreiber. Das Hexenpack macht sich eine Kerze von Jungfernpech und Schwefelblumen. Der Docht muss vom Hemd eines unschuldigen Mägdleins gedreht werden. Nun wird das arme Vieh, welchem die Kerze gebrannt werden soll, in die Gedanken genommen und ein gottverdammter Teufelssegen dazu gemurmelt. Und sowie die Kerze verbrennt, verbrennen dem armen Vieh die Eingeweide, und es muß elendiglich darauf gehen. Incredibile! Vanitas, vanitatum vanitas, murmelte der Amtsschreiber abermals mit Kopfschütteln. Ist darauf der Heinz Lurz mit dem Feldmeister zur Geißkeet gegangen, als welche beide stark in Verdacht gehabt, dass sie dem Vieh die Kerzen brenne, und hat Lurz zu ihr gesagt, sie bringe ihn ja um all seine Pferde und ihn mit Weib und Kind an den Bettelstab. Wenn sie nicht nachließe, so wolle er sie öffentlich anklagen. Aber Geißkeet lachte abermals und erwiderte, es sei alles erlogen, sie habe es nicht getan, könne und werde auch so etwas nie tun, er möge nur klagen, wenn und wo er wolle, sie selbst aber habe nicht geklagt. Neuntens, eine Zeugin, Anna, Hans Lurzens Weib, Heinzens Mutter, bestätigt, dass sie bereits in Martin Schirmer, des Bäckers Haus, gesagt, dass sie fest glaube, die Geißkeet habe ihrem Mann ein lahmes Bein gemacht. Neunter Zeuge, der Gemeindehirte und wohlbestallte Nachtwächter allhier, Georg Teich, sagt aus, die Geißkeet habe eine schwarze Kuh mit stumpfen Hörnern unter das Vieh gesandt. Selbige Kuh habe am Schwanz 3 ungewöhnliche Krümmen, und wenn die Kuh etwas habe vornehmen wollen, so habe sich der Ringelschwanz geregt, als ob etwas Lebendiges in ihm sei. Die Kuh sei 3-mal wie ein böser Junge unter das Vieh gesprungen, habe es mit den stumpfen Hörnern angeregt und es so zusammengetrieben und auseinandergehetzt, dass Georg Teich vermeinte, es werde alles zu Boden stürzen. Nun, was dünkt ihm, Amtsschreiber, von Sotaner Kuh und ihrem Schwanze? Mich bedünket, Gestrengen, dass Sotaner ungebärdigen Kuh Frau Mutter sich an einer Sau versehen und mit einem geringelten Sauschwänzlein zur Welt gebracht, und dass es sehr gut sei, dass selbige stumpfe Hörner habe und keine spitzigen. Ei, wie spitz, find ich! Dünket ihm nicht, dass es eine Teufelskuh? Nein, das alles sind Phantasmata, Hirngespinste, hirnverbrannter Leute. Auch gut, Sequenz. Elfter Zeuge, Hans Dill, kam dazu, wie der Hirte sein Vieh in das Wasser hinter der Burg trieb. Einiges Vieh blieb auf dem Acker stehen. Da lief mit einem Mal die Kuh der Geißkeet aus dem Wasser, die andern ihr alle nach, in mächtigen Sätzen, und alles stob und stürzte auseinander, und Hans Dilles Kuh ist endlich nicht wieder aufgestiegen, vielmehr liegen geblieben, dieweil sie einen Schenkel gebrochen und hat müssen abgestochen werden. Als dies geschehen, ist die Geißkeet gekommen, hat ihre Kuh geholt und sie an einem Strick nach Hause geführt. 12. Zeuge, respektive Zeugin, des Hirten Georg Teich Eheweib, Ziegenhirtin allhier, zeugt, dass die Geißkeet ihrem, der Hirtin kleinem Söhnlein, einen Pfennig gegeben, welchen das Kind ihr, seiner Mutter, überbracht, darauf sie, die Hirtin, starr voll Ungeziefer geworden. Schauderhaft, in optima forma. Was sagt er dazu, Amtsschreiber? Nichts, ich habe darüber meine eigenen Gedanken, Gestrengen, will selbige aber in petto behalten. Ad libitum. 13. Zeuge. Hans Limpert, des alten Kurt Limperts Sohn, 53 Jahre alt, sagt aus, Geißkeet sei seine nächste Nachbarin und sei früher täglich herüber in sein Haus gekommen. Endlich habe er ihr's verboten. Auf Befragen warum, zeugt Hans Limpert, dass ihm eine Kuh und 3 Schweine gestorben seien. Wisse nicht, wer Schuld daran habe, doch ruhe sein Verdacht auf der Geißkeet. Habe schon dem vorigen gestrengen Herrn Amtmann sein Leid geklagt, Der habe aber immer gesagt, lass sie nur gehen, sie wird ihren Lohn schon noch bekommen. Species facti et indicia quantum satis, endete der Amtmann seine Vorlesung. Das Prozesschen ist fertig, in optima forma, muss brennen, hilft nicht vor Gott und ach Gott, müssen hier in kalten Nordheim auch einmal ein Hexengaudium haben, nicht? Was meint er, Amtsschreiber? Unsinn. Unsinn? Ja, den hat er stets im Kopf. Oder soll es etwa nicht sein? Drüben in Meiningen verbrennen sie alle Finger lang solche Hexen. Erst im letzten Oktober ist Katharina Bärtin lebendig justifiziert worden und heuer im Mai die Dorothea Erk mit dem Schwert gerichtet und dann verbrannt. Und die Esterfleischmännin hätte auch dran gemusst, wenn ihr nicht, wie man vermutet, der böse Feind im Gefängnis das Genick gebrochen, daher sie unter den Galgen begraben worden. Doch sitzt noch ihre Schwester, Dorothea Fleischmännin, und wird noch im nächsten Herbst daran kommen, in optima forma. »Es ist greulich«, seufzte der Amtsschreiber, und ein Schauer ging durch seine Seele. »Wir haben nun in optima forma anderweites nochmaliges Zeugenverhör anzuberaumen, darauf Inquisitin in Güte zu befragen, ihr 3 Tage Bedenkzeit zu geben, sie nochmals zu verhören, mittlerweile an hohe Landesdirektion und Oberaufsicht nach Eisenach zu berichten und das Weitere zu gewärtigen, welches Weitere zuversichtlich vorauszusehen und erfolgen wird, in optima forma.« Nach diesem Zwiegespräch in der Gerichtsstube begaben sich die beiden Beamten zu Tische und beraumten auf den morgenden Tag das abermalige Zeugenverhör an. Es war ein eigentümlich trauriger Anblick, die Bauern und Bäuerinnen zu sehen, die vor Gericht geladen waren und auf dem Vorsaal des neu erbauten Amtshauses des Augenblicks harrten, wo der Gerichtsfohn sie hinein in das Verhör rief. Diese teils listigen und frechen, teils stieren und dummen Gesichter, auf denen völlige Unwissenheit, sinnloser Wahnglaube, fast blödsinnige Gleichgültigkeit oder heimlicher Groll zu lesen waren. An diesen wie an den Kleidungsstücken war zu erkennen, dass ein armseliges, zerlumptes, heruntergekommenes, durch den langen, verderblichen Krieg entsittlichtes Volk jetzt im Lande wohne, und an der Furchtsamkeit, die aus manchen Mienen blickte, war leicht zu erkennen, dass dieses arme Volk nach dem lastenden, doch vorübergegangenen Drucke der Kriegsbedrängnisse jetzt unter der Beamtenherrschaft seufzte und von dieser in jeder Weise geknechtet wurde. Der Gerichtsfrohn öffnete die Tür des Sitzungszimmers der Amtsstube, darin neben Amtmann und dem Amtsschreiber die geordneten Gerichtsschöppen als Beisitzer bereits Platz genommen, und rief die Zeugen herein, einen nach dem andern. »Kurt Limpert!« »Hier!« Ein zitternder Greis, auf einen Stab gestützt, wankte zur Türe. Der Frohn reißt ihm den Stab aus der Hand und wirft diesen schallend zu Boden. »Will der alte Lurz wohl gar einen Stecken mit in die Gerichtsstube nehmen?« Weiter fehlte nichts. »Ach Gott, ach Gott«, seufzte der gebrechliche Alte und hält sich mit seinen schwachen Händen an den Türpfosten und wankt in das Zimmer. Er kann kaum stehen, aber er muß dennoch stehen. Es wäre das allererste Mal, dass der gestrenge Amtmann irgendeinen vor Gericht Geladenen hätte niedersitzen lassen. Setzen ließ er die Leute für sein Leben gern und in optima forma, wie er immer sagte, in der Gerichtsstube niedersetzen aber ließ er keinen. Dem alten Limpert wird vorgelesen, was er gezeugt, und er bestätigt alles und ist froh, bald entlassen zu werden. Sein Weib Magdalene, die jetzt gerufen wird, reicht ihm den von ihr aufgehobenen Stab und tritt ein. Sie solle jetzt alles sagen, was sie über die Geistkät weiß. »Ich weiß über die Geistkät gar nichts, als dass die Leute im Dorfe sagen, sie sei eine Hexe.« »Ob sie nicht anno dazumal die Geistkät wegen Schmiere und Gabel befragt und letztere beide Stücke ins Wasser geworfen? Und warum sie das getan?« »Das ist eine alte Schmiere, kann mich dessen kaum noch entsinnen. Mag wohl Wagenschmiere gewesen sein. Ich warf sie in das Wasser, weil die Schmiere und die Gabel stanken, und ich einen Ekel vor beiden empfand, wollt's nicht in meinem Hause haben.« »Sotanes Bekenntnis ist nicht in optima forma«, sprach der Amtmann, Und was sagte Geißketh dazu? Gar nichts, gestrenger Herr Amtmann. Sie lachte, und ich muß auch lachen. Weshalb mußt du lachen, Magdalena Limpert? Weil eine so alte Schmiere jetzt nach 24 Jahren wieder aufgewärmt wird. Nicht räsonieren, sonst wird man dir Mores lehren in optima forma. Abtreten. Kaspar Dietmann, Alter 56 Jahre, herein. Kaspar Dietmann, schreit der Frohn hinaus, und in die Gerichtsstube hinkt ein Bäuerlein und fällt vor eitel Angst fast auf die Knie. Soll seine Aussage wiederholen. Kaspar Dietmann wiederholt und bestätigt alles und noch etwas darüber. Er habe auch den Drachen gesehen. Wie sah der Drache aus, und fuhr er wirklich in das Häuslein der Geißketh? Wie der Drache aussah? Ach, lieber gnädiger Herr Amtsmann, straf er mich nur nicht, er sah gar nicht aus, er war eitel ein Feuer. Ja, das kann ich beschwören, ein eitel Feuer war's und flog auch nicht in das Haus der Geißketh, sondern weberte nur so drumherum. Flog drumherum, in optima forma. Ad protocollum, Amtsschreiber. Dürfte noch mehr Feuer um besagte Geißketh herumwebern. Abtreten. Zeugin Margareta, Kaspar Schirmers Wittib, herein. Der Frohn rief, und die Gerufene kam. Eine Bäuerin von drallen und prallen Formen und festem kecken Wesen, aber dabei dennoch lahm, hinkte herein. Was ich gesagt habe, gestrenger Herr Amtmann, das habe ich gesagt, und dabei bleibe ich. Die Geißketh, das habe ich gesagt, ist eine von der siebenten Bitte des heiligen Vater Unsers, wo man spricht, erlöse uns von dem Übel. Der ganze Flecken fürchtet sich vor ihr. Es sind nur noch wenige Häuser, in die sie eintreten darf. Mich hat sie lahm gemacht, das schwöre ich vor Gott, weil ich ihr einmal sollte dreschen helfen und das nicht tat. Nein, absolut nicht. Da wurd ich lahm im Arm, und da lief ich hin zu ihr und schrie sie dreimal an, mir doch um Gottes Willen zu helfen. Und da sagte die Geißketh zu mir, »Schirmern, du bist eine dumme Gans und gebärdest dich gleich einer Närrin. Hebe dich von hinnen.« Jetzt ging ich und drohte ihr, sie zu verklagen. Da kam sie am Nachmittag und hatte ein Bündlein Kräuter, Salbei, Beschreikraut, Odermenninge, schwarzen Andorn und Teufelsabbiss. Damit sollte ich den Arm reiben. Das tat ich. Und da ließen die Schmerzen gleich nach. Aber hernach hab ich's desto ärger in die Hüfte bekommen. Da sitzt's noch und will nicht wieder heraus. Das hat niemand getan als die alte, schandbare Wetterhexe. Genug, genug. Beliebe jetzt dein Maul zu halten, Margarete Schirmer, und tritt ab. Der Bäcker soll eintreten, Melchior Schirmer, der Schwager dieser Bäuerin. Der Bäcker erschien, von Mehl überstäubt, ein Mann von 51 Jahren, soll bestätigen, dass er öfter den Drachen in das Haus der Geißketh hat fahren sehen und wie der Drache ausgesehen habe. »Gesehen habe ich den Drachen, gestrenger Herr. O ja, war halt ein feurig Ding, so groß wie mein Backofen, und hatte einen Schweif, mit Ehren zu melden, 6 Schürstangen lang und so dick wie ein Balken. Dasselbiger Drache just in das Häuslein der Geißketh gefahren, schien mir zwar so, kann's aber nicht beschwören, denn ich war nicht nahe bei.« »Hättest sollen dabei sein, Beck. Denn was nicht beschworen werden kann in optima forma, hat kein Gewicht, ist leere Ausrede. Abtreten. Die Zeugin Katharina Schirmer, des Becken Eheweib, herein.« Die Gerufene kam, auch eine stämmige Frau, die ebenso wenig Zuneigung zur Geißketh an den Tag legte wie die andern, aber dem ungeachtet verrückte sie das ganze Konzept. »Es ist mir nach der Hand beigefallen«, sprach sie, »dass wir, als ich mit Klaus Griesmanns Witwe auf der Gasse sprach und die Geißketh dazukam, nicht von ihr, sondern von Löberskethen gesprochen haben. Daher war die Vermutung der Geißketh irrig und ihre Behauptung ein Lug.« Dass dich, heute so und morgen so. Warum wird nicht bei der Stange geblieben, will sagen bei der Aussage, wie sie einmal feststeht ad protocollum in optima forma. Marsch hinaus. Gertrud Klaus Griesmanns Wittib herein. Gertrud naht mit blödsinnigem Wesen. Sie bejaht alles, was man sie fragt. Wäre sie gefragt worden, ob sie selbst eine Hexe, so würde sie es wahrscheinlich auch bejaht haben. Ob sie mit der Zeugin Katharina Schirmer von der Geißkät auf der Straße gesprochen? Ja. Oder von der Löberskäthe? Ja. Ob sie die Geißkät für eine Hexe halte? Ja. Ob sie glaube, dass die Geißkät den Kaspar Dietmar und die Margarete Schirmer lahm gemacht? Ja. Der Gestrenge rückte ungeduldig auf seinem ledergepolsterten Amtssessel und Richterstuhl umher. Endlich rief er zornig: »Hinaus mit dem Ja, vernünftigere Zeugen herbei! Hölle, wen haben wir denn noch in optima forma?« »Heinz Lurz, euer Gestrengen«, antwortete auf diese Frage der Amtsschreiber. »Also, Heinz Lurz herein!« Der unglückliche Pferdebauer trat ein. Ein ernster, ruhiger Mann von 33 Jahren, dem man den Schmerz über seinen erlittenen schweren Verlust nur zu sehr ansah. Er wiederholte die Erzählung dieser seiner empfindlichen Verluste, erzählte alles, bestätigte alles bereits Ausgesagte und weinte, als er erwähnte, dass ihm binnen 13 Wochen 8 Pferde, die vorher alle frisch und gesund gewesen, gefallen seien. Alles dies und das früher Ausgesagte bestätigten auch die ferneren Zeugen. Lips, des Wachtmeisters Sohn, Ackerjunge bei Heinz, und Urban, der Feldmeister, welcher sich nun auch des Breitern über das Brennen der sogenannten Schwefelkerze ausließ. Jetzt wurde ein ganz neuer Zeuge hereingerufen, Hans Lurz, des Heinz Bruder, Kirchenältester, 67 Jahre alt, ein Mann, von dem die Rede ging und kundbar geworden, die Geißkät habe ihn behext. Der betagte Mann trat mit der Würde ein, die das Amt eines Kirchenältesten erheischt. Er hatte die Physiognomie eines Mystikers, den Ernst eines Leichenbitters und die Gestalt einer Hopfenstange. Aufgefordert, vor Gericht ohne Hehl alles zu sagen, was er von der Geißkät wisse, sprach Hans Lurz mit salbungsvollem Ton: »Es mögen wohl 22 Jahre her sein, dass ich der Geißkät eine Kuh verkaufte, die sie mir schuldig geblieben und nicht bezahlte. Da ich mein Geld notwendig brauchte, so musste ich klagend gegen die Geißkät auftreten, und das Gericht nötigte, sie zu zahlen. Darauf warf sie auf mich einen Groll und Kram, und es dauerte gar nicht lange, so kriegte ich's fürchterlich in den rechten Schenkel. Es zog mich und brannte darin wie Feuer, und ich konnte weder gehen noch stehen. Indem ich die größten Schmerzen litt, ließ ich sie rufen und bat sie, um Gottes Willen mich meiner Schmerzen abzutun, denn sie und niemand anders hat mir dies zu Weg gebracht. Die Geißkät aber lachte mir ins Gesicht, sagte nicht Ja und nicht Nein zu meiner Rede. »Sagte nicht Nein, ad protocollum in optima forma«, unterbrach der Amtmann den Zeugen. »Und ich behielt mein Leiden«, fuhr der Zeuge fort, »bis mir geraten wurde, nach Bettenhausen zum alten Böhm zu gehen und den um guten Rat zu bitten. Böhm sagte zu mir: »Hans Lurz, du bist ein Esel, dass du so lange gewartet hast. Hättest nur noch über das halbe Jahr gewartet, so wäre dir nicht mehr zu helfen gewesen. So aber ist's noch gut und kannst noch kuriert werden. Geh heim, nimm ein Schwalbennest, siede es in Wein und schlage die Masse so warm, als du es leiden kannst, um deinen Schenkel. Wiederhol es ein paarmal, so wirst du Wunder sehen. Probatum est.« Und richtig, das Schwalbennest war Probatum mitsamt dem Wein. Es wurde von Tag zu Tage besser. Die Geißkät aber hat mich nicht verklagt. »Nicht verklagt in optima forma«, wiederholte der Amtmann mit seiner angewöhnten Redensart. »Und nicht Nein gesagt. Sequenz, der Zeuge Georg Reich, der Hirte, soll vortreten.« Auch dieser Gerufene erschien, ein Mann von 46 Jahren in arg zerlumpter Tracht, und befragt über das Ereignis mit der Kuh der Geißkät, bestätigte er alles bereits im früheren Verhör nach seiner Aussage Niedergeschriebene. Auf Befragen antwortete er, dass wohl an 5-mal jene verrufene Kuh so toll getan, wenn sie auf das Vieh losgerannt, sei alles brüllend geworden, und wenn er ihr gewehrt habe, so sei sie auf ihn gehetzt, und er habe Not gehabt, sich ihrer zu erwehren. Endlich sei auf seine Klage der Geißkeet befohlen worden, die Kuh abzuschaffen, und da habe diese auf ihn, den Hirten, einen giftigen Haß geworfen. Eines Sonntags, fuhr Georg Reich fort, ging ich in die Kirche, führte mich mein Weg am Hause der Geißkeet vorbei. Das alte hässliche Weib sah im langen, hageren, nackten Hals aus dem Fenster, und die grauen Haare hingen ihr ungekämmt um den Kopf. Sie zwinkerte mit ihren roten Augen nach mir. Ich bot ihr einen guten Morgen, und statt des Dankes spuckte sie dreimal nach mir aus. »Spuckte dreimal in optima forma. Hört er, Amtsschreiber?« wiederholte und fragte der Amtmann und beendete das zweite Zeugenverhör. Als alle abgetreten sind, wird die Angeklagte vorgeführt. Sie ist eine alte, arme Häuslerin, kinderlos, fernher in das Dorf gewandert, ihre Lebensgeschichte liegt im Dunkeln. Man sagt, sie sei vornehmer Abkunft. Sie lebt ganz allein, baut mit harter Anstrengung ihr kleines Stückchen Land, ging ins Holz und trägt sich im Herbst ihr Winterfeuer zusammen. Niemand tut sie etwas zuleide, ließe gern die ganze Welt in Ruhe, wenn man sie nur in Ruhe lassen wolle, hatte aber rote Augen und im Gesicht einen lauernden, schadenfrohen Zug, ein stechendes Lächeln. Jetzt soll sie bekennen, dass sie eine Hexe sei. Gegen 20 Fragen werden ihr vorgelegt. Es wird ihr nicht vergönnt, durch irgendjemand verteidigt zu werden. Auch ihre Aussage stets durch neue Fragen unterbrochen oder verwirrt. Die Aussage der alten Frau Kathrine Dietmar, vulgo Geißkeet, war im Zusammenhang etwa die folgende. »Wenn ich eine Hexe sein soll, dann weiß ich's, dann bin ich eine. Schreibt's nur hin, gestrenge Herren. Aber wie ich zur Hexenschaft gekommen sein soll, das ist mir unbekannt. Nie ist mir eingefallen, mit dem bösen Feind einen Bund zu machen. Ich kenne diesen bösen Feind gar nicht. Meine Ankläger und die treulosen, meineidigen Zeugen, das sind meine bösen Feinde. Die kenne ich gar wohl. Und Gott kennt sie auch und wird sie finden. Nie habe ich Teufelstänze besucht, nie einen Drachen gesehen, ebenso wenig einen Topf mit Hexenschmiere besessen, auch keine Hexengabel. Weshalb ich die Beschuldigungen still ertrug, ohne zu klagen? Weil ich sie verachtete. Auch der Heiland schalt nicht wieder, da er gescholten ward. Wozu hätte ich klagen sollen, ich armer alter Wurm? Was hätte es mir genützt, wenn ich andern vielleicht geschadet hätte? Sind Leute im Dorfe lahm, wo ist der Beweis, dass ich sie lahm gemacht? Und habe ich mit meinen Heilkräutern die Schirnerin kuriert, ist das nicht Teufelsdank von ihr, dass sie mich anklagt? Ebenso wenig bin ich schuldig daran, dass dem Heinz Lurz die Pferde gefallen sind. Er hätte sie besser halten sollen, so würden sie ihm wohl nicht gefallen sein. Als sich so die alte Angeklagte mit ungleich mehr Vernunft verteidigte, als mit welcher sie verhört wurde, wie dies so häufig der Fall ist, nickte der Amtsschreiber zu jedem dieser Redesätze und schüttelte der Amtmann den Kopf und murmelte, »Hm, hm, hm, negat in optima forma.« Darauf begann er weiter sein forschendes, verwirren sollendes Fragen über die verdächtige Kuh, die Hirtin und Sonstiges. Die Geißkeet sagte aus, »Die Kuh kaufte ich zu Reichenhausen. Ich sah ihr nach Kopf und Maul und Euter und nicht nach dem Schwanz. Jedenfalls hat diesen die Kuh mit zur Welt gebracht, wie mancher Mensch seinen Verdruß.« Damit solchem unliebsamen Auswuchs auch Ehren Samuel Ebert in etwas von der Mutter Natur bedacht war, so machte es die Alte mit ihren spitzigen Anspielungen darauf eben nicht gut. »Vom Wesen der Kuh auf der Weide«, fuhr sie fort, »weiß ich nichts. Ich ging nach der Trift, meine Kuh heimzuführen, weil ein Junge gelaufen kam und durch den ganzen Ort schrie, die Kühe seien alle toll, es sei eine Raserei unter sie gefahren. Die Raserei, das werden ein paar Hurnaspen gewesen sein, die manchmal ein großes Geschwür machen. Mit mir ging meine Kuh ganz fromm. Ich führte sie an einem dünnen Strick nach Hause. Wenn der Hirte sagt, das Vieh sei wild gewesen, so wird es wohl wahr sein. Hat es meine Kuh verursacht, so kann ich doch nichts dafür. Ich habe auf den Hirten keinen Hass geworfen, habe nicht nach ihm gespuckt, habe ihn gar nicht vorbeigehen sehen, da mir wahrscheinlich an dem Morgen, wo ich das getan haben soll, die Sonne in das Gesicht geschienen hat und ich vielleicht habe niesen müssen. Dem Hirtenjungen habe ich einen Dreier zum Wehenpfennig für mein Böcklein gegeben, wie es sich gebührt. Ich habe aber noch nie erlebt, nie gehört, dass aus Dreiern Ungeziefer würde. Ist die Hirtin von dergleichen starre voll, so kommt das nicht von meinem Dreier, sondern von ihrer Unsauberkeit her. Ich wünschte viel lieber, aus Salva Venia Läusen Dreier machen zu können, als aus Dreiern Läuse, da wäre mir ein viel größerer Vorteil. Sonst hat mich doch die Hirtin nicht gefürchtet. Oft genug ist sie zu mir gekommen und hat mit von meinem Tisch gegessen, was ich immer bieten konnte. Mit einem Wort, ich habe niemals weder Mensch noch Vieh geschädigt und bin an allem und jedem, dessen ich bezichtigt werde, völlig unschuldig. Das Gericht, nahm der Amtmann das Wort, gibt dir, Katharina, Andreas Dietmars Wittipp, hiermit 3 Tage Bedenkzeit, alle deine Aussagen reiflich zu überlegen. Man führe die verstockte Inquisitin ab. Will gar nichts gestehen, will durchaus keine vermaledeite Hexe sein in optima forma, zürnte der Amtmann. Hilft ihr ja dennoch alles Leugnen nichts, muß dran. Es muß auch allhier zu kalten Nordheim einmal ein Exempel statuiert werden. Sie sollen drüben in Eisenach und zu Gotha und zu Weimar und zu Meiningen nicht den Ruhm allein haben. Sie muß brennen, es hilft ihr alles nichts. Brennen in optima forma. Die Akten des Zeugenverhörs und die Aussagen wurden rotuliert und die Anklage formuliert, und Amtmann Samuel Ebert sandte pflichtgetreu und dienstmäßig die Akten mit seinem Bericht an die herzogliche Landesdirektion und Oberaufsicht nach Eisenach. Bald darauf erfolgte die Rückäußerung mit dem Befehl, die Akten nebst Bericht an den Schöppenstuhl zu Jena zu senden und dessen Urteil zu erbitten. Die 3 Tage Bedenkzeit wurden der armen gefangenen Geiskeet genau 3 Wochen, denn erst nach deren Verlauf lief das Urteil des jenaischen Schöppenstuhls ein, begleitet von einem Befehl, den der Landesherr, Herzog Johann Georg zu Sachsen-Eisenach, eigenhändig unterzeichnet hatte, den Ausspruch des Schöppenstuhls buchstäblich zu befolgen. Dieser Ausspruch in seiner schleppenden, wortreichen und widersinnigen Breitheit enthielt die Weisung, die Hexe mit den Zeugen Stirn gen Stirn zu verhören und wenn mehrere derselben erbötig, ihre Aussagen eidlich zu erhärten, so solle ihr der Scharfrichter seine Folterinstrumente vorzeigen und das Gericht sie mit der scharfen Frage bedrohen, damit sie in der Güte gestehe. Nun war aber kaum von den Dingen die Rede und die Frage, deren die Geiskeet bezichtigt war von ihren Nachbarn und Feinden, sondern es waren jene flehenden, stets über einen Leisten geschlagenen Fragen des himmelschreiendsten Unsinns, der von den gelehrtesten Männern der Rechtswissenschaft jener Zeit ersonnen war, um die Menschen durch teuflische Qualen zur Verzweiflung, zu wahnsinnigen Geständnissen und zu martervollstem Tod zu bringen. Es waren die bekannten Fragen nach der Misstaufe, der Teufelsbuhlschaft, dem Hexenwerk, dem Missbrauch des Sakraments, insbesondere der heiligen Hostie. Darüber solle das Gericht, so war der Wortlaut, Inquisition, und zwar anfangs in der Güte, und wenn sie nicht gleich zu bekenne, mittels ziemlicher Tortur, soweit es ihrem Alter und ihrem Leibeszustande nach geschehen kann, mit allem Fleiß umständlich befragen. Während der Zeit, die inzwischen vergangen war, hatte der Tod den alten Kurt Limpert abgerufen. Die Alte wurde nun zum abermaligen gütlichen Verhör in die Gerichtsstube geführt. Sie sah sehr elend aus. Die lange Haft, die schlechte Kost, die ungesunde Luft des Kerkers und ihre Jahre, das rieb schnell auf. Im Zeugenverhöre widersprach noch einmal die Alte allen ihren Anklägern, und von den vielen, die gegen sie zeugten, blieben nur 4 bis 5, die sich getrauten, ihre Aussagen zu beschwören. Allein sie konnten immerhin nur beschwören, dass sie glaubten und dafür hielten, dass die angeschuldigten Vergehen die Geiskeet in Wahrheit begangen, das konnten sie nicht beschwören, und es war auch daran dem hochweisen Schöppenstuhl, dem Gericht und dem Amtmann nicht das Allermindeste gelegen. Die Zeugen wurden des Meineids verwarnt, ihnen dann der Eid abgenommen, und dann gingen sie in ihrem Gemüte getröstet heim, erfreut beigetragen zu haben, ein schadhaftes Glied aus der Gemeinde zu entfernen. Angesichts der Marterinstrumente wiederholte noch einmal Katharine Dietmar ihr wahrhaftes Bekenntnis. »Ich bin keine Hexe. Es ginge gegen mein Wissen und Gewissen, sollte ich selbst mich solcher Untat zeihen. Nie will ich meinen Herrn Jesus Christum verleugnen. Nie war ich auf einem Hexentanz, und wenn es andere zehnmal behaupten. Nie ist ein Drache in mein Haus gefahren. Kurt Limpert ist als ein Lügner im Dorfe bekannt. Gott wird ihn finden.« Die Angeklagte wusste nicht, dass Gott ihn schon gefunden hatte. »Ich habe nie jemanden Schaden zugefügt, auch keinem Tier. Ich kann weder Pferde noch Fliegen sterben, kenne nicht den Stammbaum meiner Kuh. Ich bleibe dabei, dass ich völlig unschuldig bin und ungerechterweise so lange im Gefängnis. Muss ich auch hier auf Erden für meine Sünden leiden und dulden, so duld ich's gern. Hoffe, Gott wird es mir drüben anrechnen.« Es war nicht ein Bekenntnis, wie es der Schöppenstuhl zu Jena verlangte. Danach ließ sich gar kein Urteil fällen, und unmöglich konnte sich der Amtmann mit demselben begnügen und die Angeklagte, auf die nicht das Allermindeste zu bringen war, in Freiheit setzen. Die Beinschrauben. Als der Henker der Geißkitt diese Marterinstrumente anzulegen begann, lachte sie laut auf und sprach: »Ich bitt euch, bemüht euch nicht, Meister, schraubt mich nicht, ich will ja bekennen.« »So recht, nur frisch gleich zubekannt, in optima forma. Wie hochweises Schöppengericht es vorschreibt, so brauchst du keine Marter zu leiden, Geißkitt.« Der Hohn der Hölle blitzte jetzt aus den hohlen Augen der zur Verzweiflung getriebenen alten Frau. Mit einem Blick der maßlosesten Verachtung sah sie auf ihre erbarmungslosen Richter und begann: »Was soll ich's leugnen? Es hilft ja doch nichts. Ja, ich bin eine Hexe, weil ein hochweiser Schöppenstuhl zu Jena und noch ein anderes, vielleicht weniger weises Gericht es so haben wollen. Ich weiß aber ein noch weiseres Gericht. Bekannt, bekannt in optima forma und nicht gesalbadert«, unterbrach streng der Amtmann, und die Käthe bekannte: »Ja, ich verschwor mich dem Feinde. Ich ließ mich misstaufen. Er hieß Hans und kam nicht oft, gab mir jedes Mal einen Groschen. Die Hostie mußte ich ihm geben, daraus nebst andern Dingen machte er ein schwarzes Pulver, das brauchte ich nur über ein Tier zu streuen, so starb es, und über die Stellen, wo Menschen und Tiere gingen, so tat ich's mit Lurzans Pferden. Die Teufelstänze hielten wir, einen am Walpurgistag, einen am Johannistag und einen zu Michelstag, unter einer großen Buche. Es gab Fleisch und Bier, zwei Pfeifer spielten auf, und Gäste saßen an zwei Tischen. Obenan saß die Frau Amtmännin zu Kalten Nordheim. »Hexenweib, willst du schweigen?« fuhr der Amtmann entsetzt vom Sessel und drohte mit beiden Fäusten nach der Geißkäth. »Ad protocollum in optima forma?« fragte mit einem höhnischen Lächeln der Amtsschreiber. »Quod non, amike«, sprach der Amtmann zitternd und bebend. Zum ersten Male nannte er den Amtsschreiber Freund. Er war zum Tode erschrocken. »Der böse Feind spricht aus dem Hexenweibe«, zürnte einer der Schöppen. »Und wer anders sonst, mit Verlaub, gestrenge Herren, soll aus mir sprechen? Ihr wollt es ja so haben. Eure beiden Weiber waren auch dabei, ihr Herren Schöppen, Hans Ludwig und Franz Schnepf. Es ging hoch her. Des Wirts Bastian-Weib, die alte Klausin von Westheim und noch viele andere mehr, aber die gestrenge Frau Amtmännin, das war die Königin. Klaus Hörning war Schaffner, Merten Dilli war Koch.« »Still, still, nicht weiter, es ist genug«, riefen die Beisitzer des Gerichts. »Nein, es ist nicht genug«, rief die Geißkäth und schien große Neigung zu haben, so recht herzhaft gleich zu bekennen, ohne alle peinliche Tortur. Aber der Amtmann gebot dem Henker, ihr die Tulpe, auch Birne genannt, in den Mund zu stoßen, und indem dies geschah, ließ er die dadurch lautlos gemachte und entsetzlich leidende Inquisitin abführen. Der Schreck war dem Amtmann in die Glieder gefahren. Er fühlte sich gar nicht wohl, aber es mußte nun gleichwohl alles seinen Gang gehen. Noch einmal wurde die Geißkäth vernommen. Man hoffte, sie solle einiges widerrufen. Sie sprach aber: »Nein, ich lebe und sterbe bei der Wahrheit. Die ist, Traun, eine süßere Frucht als eure Birne. Ich bitte Gott, den Allmächtigen, um Verzeihung, und wisst ihr, vor welchem höheren Gericht als eures und der hochweise Schöppenstuhl zu Jena ich mich verantworten will, und wohin ich ihn, gestrenger Herr Amtmann, feierlich im Namen Gottes lade?« Schreckliche Stille zwei Augenblicke lang. »Vor dem jüngsten Gericht, vor dem jüngsten Gericht, 3 Tage nach meinem Feuertode.« »Weib, du bist des Todes!« schrie der Amtmann, bleich wie eine Wand, und die Glieder schlugen ihm, als habe er das kalte Fieber. »Weiß es, Amtmann, weiß es. Wir werden dort miteinander vor dem ewigen, unbestechlichen und allweisen Richter stehen. Ich werde, unschuldig befunden, vor jenem Schöppenstuhl zum Himmel eingehen, und du wirst als erbärmlicher Schächer zur Hölle fahren.« »In optima forma«, fuhr es dem Amtsschreiber halblaut aus dem Munde, daß er selbst erschrak über das unbedachte Wort, doch hatte der Amtmann in seiner schrecklichen Aufregung dasselbe ganz überhört. Dieser wünschte tausendmal, die Geißkät nicht zum Äußersten getrieben, nicht die Mahnung des gesunden Menschenverstands durch seinen klügeren Amtsgehilfen unterdrückt und jene des wahnwitzigen Schöppenstuhls, der seine Feuer- und Bluturteile mit dem Schilde des Rechts und des Glaubens deckte, befolgt zu haben. Indem diese entsetzlichen Gerichte, die Schöppenstühle, erst die Untaten voraussetzten, deren Eingeständnis sie dann durch die Folter erpressen ließen, war es fast unmöglich, dass ein Angeklagter anders gerechtfertigt aus seiner Haft hervorging, als durch den Tod mittels Schwert und Feuer, und der teuflische Hohn dieser Richterstühle missbrauchte sogar die edle deutsche Sprache und verstand unter Rechtfertigung eben nichts als die Hinrichtung. Es war nun alles zu spät. Der Bericht über die Bekenntnisse der Geißkät, zwar mit weislicher Hinweglassung der Angaben der auf den Teufelstänzen mitgewesenen Personen, erging an die Landesdirektion, und von dieser erging der übliche Befehl, die Akte zum Spruch nach Jena zu senden. Von dort kam das Urteil des Schöppenstuhls wieder an den Landesherrn, und dieser sandte es mit dem Befehl, dasselbe ehestens und pünktlich zu vollziehen, an den Amtmann. Es lautete in der üblichen Form: »Hat Inquisitin bekannt, dass sie«, und nun folgte die Aufzählung all jener ersonnenen Untaten, selten die der wirklich Verübten, welche die Folterqual erpresst hatte, »so wird sie mit dem Feuer vom Leben zum Tode gebracht. Von Rechts wegen.« Das alles erfolgte, aber der Amtmann hatte Ruhe und Heiterkeit verloren. Als die Geißkät auf dem Scheiterhaufen stand, schlug aus dem Dampf und Qualm und den leckenden Zungen der Flammen ein grelles, ein grausiges Lachen an sein Ohr, und der Amtmann wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich gebracht war, bot ihm der Amtsschreiber eine Prise und sprach: »Nun, Gestrengen, ist das Leben wieder frisch? Das war doch einmal ein Hexenprozesschen, nicht wahr? Und in optima forma.« »O Amtsschreiber, hätte ich ihm gefolgt.« »Es ist ein starkes Gemunkel im Ort«, fuhr jener fort. »Die Nachbarn sagen, ist die Geißkät eingezogen worden daraufhin, dass Heinz Draberts Weib auf sie bekannt, sie sei mit bei den Hexentänzen gewesen, so müsse auch die gestrenge Frau Amtmännin eingezogen werden, weil die Geißkät von ihr ein Gleiches ausgesagt. So wäre es nicht unbillig.« »Unsinn, toller Unsinn«, murmelte der Amtmann. »Das sagte ich ja früher schon«, spöttelte der Amtsschreiber Jodokus Grauschmied, »aber Gestrengen beliebten zu sagen, denselben habe nur ich in meinem Kopf.« Am dritten Tag nach dem Hexenbrand, genau in derselben Stunde, in welcher die Geißkät zum letzten Male lachte, rührte den Herrn Amtmann Samuel Ebert der Schlag, und er trat vor Gottes Gericht, wohin die unschuldig Gerichtete ihn geladen hatte. Ende von »In optima forma«, gelesen von Hokus Pokus. Die Siegfriedsage in ihrer nordischen Gestalt von Wilhelm Herz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Siegfriedsage in ihrer nordischen Gestalt von Wilhelm Herz. Als oberster Lenker der Schlachten pflegte Odin, Wodan, der höchste der germanischen Götter, die Walküren zu entsenden, einst göttliche Wesen, nun aber sterbliche Jungfrauen, mit Götterkraft geweiht, welche im goldenen Waffenschmuck durch die Lüfte reitend, nach seinem Befehl Sieg oder Tod den Kämpfenden zuteilen mussten. Oft, wenn die Waffen ruhten, kamen sie in Schwanengestalt zu einsamen Wassern geflogen, legten die Schwanhemden ab und badeten sich. Wer sich da ihres Gewandes bemächtigte, erhielt Gewalt über sie. So erging es Brünhild, einer der schönsten dieser Schar. Ihr raubte einst, da sie kaum 12 Winter alt war, ein junger Held das Gewand und zwang sie in seinen Dienst, so daß sie ihm in einer Fehde, wider Odins ausdrücklichen Befehl, den Sieg verlieh und seinen Feind, einen alten Günstling Odins, in den Tod sandte. Da zürnte der Gott und erklärte ihr, sie solle fortan nicht mehr der Schlachten walten, sondern einem Manne untertan werden. Aber sie erwiderte, sie werde sich keinem vermählen, der sich fürchten könne. Da stach sie Odin mit einem Schlafdorn, umschloß die Schläferin mit einer Schildburg und ließ ringsum hohe Flammen lodern. Unterdessen erwuchs ihr von Odin bestimmter Befreier am dänischen Hof. Er war vom Heldenstamm der Wölfungen. Sein Vater, König Siegmund, war im Kampf gegen ein feindliches Geschlecht, die Söhne Hundings, gefallen, und seine Mutter, Hjördis, war, als sie einsam auf dem Walfeld, Kampfplatz bei dem Toten saß, von einer zufällig landenden Wikingschar, nordische Seehelden, nach Dänemark entführt worden. Dort hatte sie bald hernach als Kriegsgefangene den lichtäugigen Sohn geboren und Sigurd, Siegfried, genannt. Zum Erzieher gab man ihm den kunstreichen Schmied Regin. Der war ein Zwerg von Wuchs, weise, grimmgemut und zauberkundig. Seit lange aber drückte ihn ein schwerer Harm, denn sein Bruder Fafnir hatte ihm seinen Anteil am Erbe ihres Vaters, Reidmar, vorenthalten. Sie waren einst 3 Brüder gewesen. Otre, der dritte, war ein rüstiger Jäger und hatte die Gabe, Tiergestalt anzunehmen. Als er eines Tages in der Gestalt einer Fischotter in einem Flusse saß und blinzelnd von einem Lachs aß, den er sich eben gefangen hatte, kamen 3 Götter herzu, welche ausgezogen waren, die Welt zu durchwandern, Odin, Loki und Hönir. Loki hob sofort einen Stein auf und zerschmetterte ihm den Kopf. Da nahmen die Götter Otter und Lachs mit sich und baten im Gehöft Reidmars um Nachtherberge. Als aber der Alte die erschlagene Fischotter erkannte, legten er und seine Söhne Hand an die Gäste und verlangten als Lösegeld, dass sie den abgezogenen Balg innen mit Gold füllen und dann außen völlig mit Gold bedecken sollten. Loki wurde ausgesandt, das Gold zu beschaffen. Er ging nach dem Land der Schwarzelben, fing einen schatzhütenden Zwerg, Andvari geheißen, und verlangte von ihm als Lösegeld seinen ganzen Hort. Der Zwerg trug alles aus dem Steine hervor, was er hatte, nur einen kleinen Ring verbarg er in der Hand. Den bat er ihm zu lassen, weil ein Zauber darin liege, wodurch er sein Gold wieder mehren könne. Aber Loki entriß ihm den Ring. Da legte der Zwerg einen Fluch auf den Ring, dass er jeden, der ihn besitze, das Leben kosten solle. Als Loki den Hort zu den Göttern brachte, gedachte Odin, den Ring für sich zu behalten. Sie füllten nun mit dem Golde den Otterbalg, stellten ihn aufrecht und überschütteten ihn von außen. Aber als alles Gold verbraucht war, gewahrte Reidmar noch ein unbedecktes Barthaar, und Odin mußte Andvaris Ring vom Finger ziehen, um den Vertrag nicht zu brechen. Darauf gingen die Götter mit schlimmen Weissagungen von dannen. Reidmar nahm all das Gold als Buße für seinen Sohn. Regin und Fafnir aber verlangten ihren Teil daran als Bruderbuße. Da ihnen der Alte den verweigerte, verschwuren sie sich gegen ihn. Fafnir ermordete den Vater im Schlaf und bemächtigte sich des Hortes. Den Bruder aber, der nun seinen Anteil forderte, jagte er mit Todesdrohungen hinweg. Dann fuhr Fafnir auf die Gnitaheide, wühlte sich dort ein Bett und legte sich in Drachengestalt über den Hort. Regin, der an den Königshof von Dänemark geflohen war, reizte nun seinen Zögling Sigurd zum Kampf mit dem Drachen. Sigurd verlangte von ihm ein Schwert, und Regin schmiedete eines. Das zerschlug aber der junge Held auf dem Amboss und ebenso ein zweites. Da ließ er sich von seiner Mutter die Stücke des Schwertes Gram, Zorn, geben, das Odin einst seinem Vater Siegmund verliehen hatte. Daraus schmiedete ihm Regin ein neues Schwert, dessen Schneide wie Feuer flammte. Sigurd hielt es in fließendes Wasser, und es zerschnitt eine daran schwimmende Wollflocke. Dann ging er in die Schmiede und zerspaltete damit den Amboss bis auf den Grund, ohne dass es schartig wurde. Mit diesem Schwert stellte sich Sigurd in eine Grube auf dem Wege, wo der Drache zum Wasser zu kriechen pflegte, und durchstach ihn von unten. Sterbend krümmte sich Fafnir und sprach: »Das klingende Gold, das blutrote Gold, dir werden die Ringe zum Mörder.« Nun kam Regin herzu, schnitt dem Drachen das Herz aus und trank von seinem Blut. Dann sprach er zu Sigurd: »Ich will schlafen gehen. Halte du Fafnirs Herz ans Feuer. Ich will es zu essen haben nach diesem Trunk.« Als der Saft aus dem Herz schäumte, rührte Sigurd daran, um zu prüfen, ob es gar sei. Da verbrannte er sich und steckte den Finger in den Mund. Doch sobald Fafnirs Herzblut auf seine Zunge kam, verstand er die Sprache der Vögel und hörte, wie Adlerweibchen über ihm davon sprachen, dass Regin in verstelltem Schlaf mit sich Rat halte, wie er Sigurd verderbe. Da ging Sigurd hin und hieb Regin das Haupt ab. So war der Fluch an Heidmar und seinen Söhnen erfüllt und heftete sich nun an den jungen Helden, der in des Wurmes Lager von dem Horte Besitz nahm. Darauf ritt Sigurd weiter, südwärts gen Frankenland. Da sah er auf einem Berg ein loderndes Feuer und in dem Feuer eine Schildburg. Er ritt furchtlos hindurch und fand einen Gewappneten in tiefem Schlaf. Er zog ihm den Helm ab und sah nun, dass es ein Weib war. Ihr Ringpanzer umschloß sie so fest, als wäre er ans Fleisch gewachsen. Da ritzte er ihn mit dem Schwerte auf, und nun, da der Schlafdorn herausfiel, erwachte sie mit segnenden Worten. Lange lauschte er ihren Reden und sprach dann: »Niemand lebt so weise wie du, und das schwöre ich, dass ich dich haben will, denn du bist nach meinem Sinne.« Und sie erwiderte: »Sollte ich wählen unter allen Helden der Welt, so wählte ich dich.« Das befestigten sie unter sich mit heiligen Eiden, und Sigurd verlobte sich der Jungfrau mit dem kostbaren Ring seines Hortes. Es war der Fluchring Andvaris. Dann ritt er auf seinem goldbeladenen Ross nach einer Königsburg am Rhein. Dort herrschte Giuki, Giebig. Er hatte von seiner Gemahlin Grimhild drei Söhne: Gunnar, Gunther, Högni, Hagen und Guttorm, und eine Tochter Gudrun, die Grimhild des Nibelungenliedes. Sigurd wurde von Giuki freundlich aufgenommen und lebte an seinem Hofe in hohen Ehren. Die alte Königin Grimhild aber war schlimmen Sinns und zauberkundig. Um den Helden und seinen Hort für ihr Haus zu gewinnen, braute sie einen Vergessenheitstrank und reichte ihn Sigurd beim Mahl. Während er trank, sprach sie mit Zauberworten: »Dein Vater sei König Giuki, ich deine Mutter und deine Brüder Gunnar und Högni, und euresgleichen wird nicht sein auf Erden.« Von Stund an war die Liebe zu Brünhild ausgelöscht aus Sigurds Gedächtnis. Man bot ihm die schöne junge Gudrun zur Gattin an, er vermählte sich mit ihr und schwur Gunnar und Högni Waffenbrüderschaft. Da Gunnar sich gleichfalls vermählen wollte, redete ihm die alte Königin zu, mit Sigurds Hilfe um die schöne Brünhild zu werben. Die harrte noch immer des Geliebten in ihrer flammenumloderten Burg und hatte sich auf das Drängen ihrer Verwandten dem zur Gattin verheißen, der durch das Feuer zu ihr ritte, da sie wohl wußte, daß es keiner als Sigurd vollbringen werde. Die Helden kamen vor die Burg, und Gunnar spornte seinen Hengst gegen die Flammen, der aber scheute und wich zurück. Da lieh ihm Sigurd seinen Hengst Grani, den Grauen, der von Odins Ross abstammte und ihn schon einmal durch die Lohe getragen hatte. Aber das Ross wollte niemand gehorchen als seinem Herrn. Nun brauchten Gunnar und Sigurd einen Zauber, den sie die alte Königin gelehrt hatte, und vertauschten gegenseitig die Gestalt. So ritt dann Sigurd selbst gegen das Feuer. Die Erde bebte, die Flammen rasten und sausten und schlugen wieder den Himmel, aber der Held ritt hindurch, und die Glut erlosch vor ihm. Erschrocken sah Brünhild den fremden Mann, der von ihr die Erfüllung ihres Gelübdes forderte. Kein Ausweg blieb ihr. Er nannte sich Gunnar, Giukis Sohn, und verlobte sich ihr, indem er ihr den Ring Advaris, den sie von ihm erhalten, vom Finger zog und ihr dafür Gunnars Brautring ansteckte. Doch er küßte sie nicht, noch umfing er sie, sondern legte zwischen sich und sie sein scharfes Schwert. Dann ritt er zurück zu Gunnar, um wieder mit ihm die Gestalt zu vertauschen, und dieser führte nun seine Braut an den Rhein. Als aber dort die verratene Brünhild ihren Geliebten mit einer andern vermählt fand, verzehrte sich ihre Seele in Gram und Grimm. Sie saß einsam draußen zur Abendzeit, und laut mit sich selber begann sie zu sprechen: »Sigurd will ich haben, oder doch sterben, den jungen Helden in meinem Arm. Nun sprach ich ein Wort, das mich wieder gereut. Sein Weib ist Gudrun, und ich bin Gunnars. Leide Nornen schufen uns langes Weh.« Sie schritt, im Innern auf Schlimmes sinnend, über Eis und Schneefeld jeden Abend, wenn er und Gudrun zum Lager gingen. »Und geh ich verlassen von Lust und Liebe und muß mich ergetzen an grimmen Gedanken.« Zum Ausbruch kam ihr Hass gegen Gudrun, als sie eines Tages mit ihr im Rheine badete. Sie schritt weiter hinein in den Strom und erwiderte auf Gudruns Fragen: »Ich will das Wasser nicht an mir leiden, das von deinen Haaren rinnt, denn mein Gatte ist ein ruhmreicher König und ritt durch das brennende Feuer, deiner aber war des Dänenkönigs Knecht.« Da zürnte Gudrun und rief: »Dir ziemt es wenig, Sigurd zu lästern, denn er ist dein erster Mann. Er ritt in Gunnars Gestalt durch das brennende Feuer und nahm dir den Ring, den ich hier am Finger trage.« Als Brünhild den Ring erkannte, erbleichte sie wie eine Tote, ging heim und warf sich auf ihr Bette und lag dort tagelang reglos wie in tiefem Schlaf. Vergebens war alles Bemühen, sie zu versöhnen. Sie forderte von Gunnar Sigurds Tod. Nach langem Schwanken willigte dieser ein, doch mehr um des Hortes als der Rache willen. Guttorm, der jüngste Bruder, der mit Sigurd keinen Eid der Treue getauscht hatte, wurde zum Morde gereizt. Sie brauten ihm Zaubertränke, gaben ihm Schlangen- und Wolfsfleisch zu essen, und wütend gemacht durch diese Künste, erstach er den schlafenden Sigurd im Bette an Gudruns Seite, fiel aber selbst durch das Schwert Gram, das ihm der Sterbende nachwarf. Schreiend erwachte Gudrun, vom warmen Blute ihres Gatten überströmt. Da lachte Brünhild einmal noch aus vollem Herzen, als sie von fernher Gudruns gellenden Schrei vernahm. Dann aber legte sie in feierlichem Ernst die goldene Rüstung wieder an, die sie einst als Walküre getragen, und machte sich bereit, dem toten Geliebten zu folgen. Vergebens schlang ihr Gunnar die Arme um den Hals, sie stieß ihn zurück und durchbohrte sich mit dem Schwert. Sterbend ordnete sie ihre Totenhochzeit an und bat, daß man sie mit Sigurd auf einem Scheiterhaufen verbrenne, zwischen beiden wie einst sein blankes Schwert. Zum Unheil werden noch allzu lange Männer und Weiber ins Leben geboren, doch wir beide bleiben zusammen, ich und Sigurd. Darauf bemächtigten sich Gunnar und Högni des Hortes. Gudrun aber floh nach Dänemark, wo Sigurd aufgewachsen war, und lebte dort bis ins vierte Jahr. Dann, durch einen Zaubertrank ihrer Mutter milde gestimmt, versöhnte sie sich mit ihren Brüdern und ließ sich von ihnen mit Brünhilds Bruder Atli vermahlen, der sie zur Sühne für den Tod seiner Schwester forderte. Im Grunde seines Herzens aber war es Sigurds Hort allein, den er begehrte. Mit Mordgedanken lud er daher eines Tages seine Schwäger zu Gaste. Gudrun gab zwar dem Boten als Warnungszeichen Atvaris Ring mit, um den sie ein Wolfshaar geschlungen hatte, aber die trutzigen Männer ließen sich nicht schrecken. Doch bevor sie aufbrachen, verbargen sie den Hort im Rhein. Im Hunnenlande wurden sie sofort mit offener Feindschaft empfangen. Wolf und Adler freuten sich dieses Festes. Umsonst versuchte Gudrun, Frieden zu stiften. Da legte sie selbst eine Rüstung an und trat mit bloßem Schwert an ihrer Brüder Seite. So schritt sie vorwärts im tobenden Kampf wie der kühnste Mann und erschlug zwei Brüder Atlis. Doch die Gäste wurden von der Übermacht der Hunnen erdrückt. Als die letzten Lebenden fielen Gunnar und Högni in Atlis Gewalt. Der ließ Gunnar fragen, ob er sich mit Sigurds Hort loskaufen wolle. Gunnar erwiderte, er müsse erst Högnis Herz in der Hand halten. Doch als man es ihm brachte, sprach er, nun weiß niemand vom Hort als ich und die Götter. Der gewaltige Rhein soll ihn behalten. Auf diese Rede hin ließ ihn Atli in den Wurmgarten werfen, wo er vom Biss der Giftschlangen starb. Gudrun verbarg ihren Grimm über der Brüder Tod hinter gelassenen Mienen und stellte sich versöhnlich gegen Atli. Aber nachts ermordete sie ihn im Schlaf, legte Feuer an das Haus und verbrannte es mit allen, die darinnen waren. So rächte die Schwester der Brüder Fall. Ende von »Die Siegfriedsage in ihrer nordischen Gestalt«, gelesen von Hokus Pokus. Die Heinzelmännchen aus den Rheinischen Sagen von Wilhelm Ruhland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Heinzelmännchen aus den Rheinischen Sagen, kleine Ausgabe, von Wilhelm Ruhland. Das war noch in der guten alten Zeit, die wir Unzufriedenen oft seufzend im Mund führen, wo noch gutmütige Zwerge den Menschen hilfreich erschienen sind und sie mit mancherlei Beweisen freundwilliger Gesinnung beglückt haben. In Schluchten und Höhlen hatten sie zumeist ihre palastartigen Wohnungen aufgeschlagen und hüteten dort unermeßliche Metallschätze der Erde wie auch andere Güter. Sie sind wohl als Bergleute und vortreffliche Metallarbeiter tätig gewesen, als welch letztere sie herrliche Kleinodien und Waffen, so den Schatz der Nibelungen, verfertigten. Dort lebten sie, von Königen beherrscht, Freunde der Finsternis, die sie nicht meiden durften, wollten sie nicht an der Sonne zu Stein werden. Mit der Zeit aber durften sie ungestraft an die Oberfläche der Erde, wo sie durch Zwergen oder Quarksenlöcher gelangten, aber den Menschen allemal scheu auswichen. Wo sie früher zum Nutzen und Segen der Bevölkerung geschaltet und gewaltet haben, hat sie nun die fortschreitende Kultur vertrieben. Niemand von uns hat je so ein Zwerglein gesehen. Ihre Größe war verschieden und wechselte von der Grütze eines Daumens und einer Spanne bis zu der eines vierjährigen Kindes. Alle kennzeichnete ein verhältnismäßig sehr großer Kopf. Den Körper verunstaltete häufig ein Höcker, doch sahen sie in ihrer Bergmannstracht und den Zipfelkappen recht possierlich aus. Heinzchen nannten sie wohl die Leute, auch Heinzelmännchen. In jener guten alten Zeit also gab's auch in der heiligen Stadt Köln solche Heinzelmännchen, und die biederen Kölner wußten viel Erbauliches von ihnen zu berichten. Gevatter Zimmerer und andere hatten dazumal mehr Feiertage als im Kalender stehen. Legten die Zimmerleute sich auf die lange Bank, so kamen inzwischen die flinken Männlein und meißelten, sägten und hämmerten nach Herzenslust und, also berichtet der poetische Chronist, dem wir hier folgen, ehe der Zimmermann sich's versah, stand das ganze Haus schon fertig da. Ebenso ging es beim Bäckermeister zu. Während die Burschen schliefen, ächzten die Männchen mit den schweren Säcken daher, kneteten, wogen, hoben und schoben, und noch ehe die Bäckerjungen erwachten, duftete bereits das frische Brot auf dem Schiebebrett. Dem Fleischer widerfuhr dieselbe erfreuliche Heimsuchung, die nächtlichen Helfer hackten, mengten und mischten, und wenn der Gesell verschlafen sich die Augen rieb, hingen im Laden bereits die dampfenden Würste. Auch der Küfer erfreute sich des verschwiegenen Besuches der fleißigen Zwerge, und selbst Meister Zwirn, wie ein Märchen klingt es, wurde von ihrer Gunst beglückt. Einen Staatsrock hatte ihm das würdige Stadtoberhaupt in Auftrag gegeben, und emsig führte des Meisters Hand die Nadel. Doch ihm erging es, wie es seither unzähligen Schneiderlein ergangen ist, die an heißen Sommertagen über den gekreuzten Knien die Nadel führen. Er nickte ein. Und alsbald regte es sich in dem Zimmer, auf den Tisch schlüpften die Männchen und nähten und probierten und bügelten mit kundiger Hand. Als der Meister erwachte, war des Bürgermeisters Rock fertig. Darob war jener hoch erfreut, und staunend stand die Hausfrau und fand der rühmenden Worte nicht genug. Ein jugendliches Weib ist's gewesen, das der Fürwitz oft schon geplagt hat im Leben. Jetzt saß er ihr wieder im Nacken und raunte ihr loses Zeug ins Weiberohr, und in ihren Augen hat ein ergötzlicher Schelmengedanke aufgeblitzt. Am Abend, als der Meister bereits schlief, erhob sich sachte sein Ehegespuns und streute Erbsen auf die Treppenstufen sowie ins Zimmer, wo auf dem Tisch ein halb vollendetes Wams lag, stellte sich dann mit einem Lichtlein, das sie unter der Schürze verborgen hielt, hinter die Tür und lauschte. Bald wurde es auf der Stiege lebendig, dann vernahm sie trippelnde Schritte, ein Hinschlagen, ein Ausgleiten, ein Fallen und Kollern, dazwischen Lärmen, Schreien und Verwünschungen. Hurtig ist des Schneiders schalkhaftes Weib hinuntergesprungen mit dem Licht, aber schon waren die entrüsteten Hausgeister verschwunden. Seitdem sie damals in ihrem Tun belauscht wurden, sind die Heinzelmännchen niemals mehr in Köln gesehen worden, aber in einem Brunnen haben die Kölner sie verewigt. Ende von Die Heinzelmännchen aus den Rheinischen Sagen von Wilhelm Ruhland, gelesen von Carlsson. Gefährliches Spiel von Theodor Fontane. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gefährliches Spiel von Theodor Fontane. Wir hatten in Swinemünde verschiedene Spielplätze. Der uns liebste war aber wohl der am Bollwerk, und zwar gerade da, wo die von unserem Hause abzweigende Seitenstraße einmündete. Die ganze Stelle war sehr malerisch, besonders auch im Winter, wo hier die festgelegten, ihrer Obermasten entkleideten Schiffe lagen, oft drei hintereinander, also bis ziemlich weit in den Strom hinein. Uns hier am Bollwerk herumzutummeln und auf den ausgespannten Tauen, soweit sie dicht über dem Erdboden hinliefen, unsere Seiltänzerkünste zu üben, war uns gestattet, und nur eines stand unter Verbot: wir durften nicht auf die Schiffe gehen und am wenigsten die Strickleiter hinauf bis in den Mastkorb klettern. Ein sehr vernünftiges Verbot, aber je vernünftiger es war, desto größer war unser Verlangen, es zu übertreten, und bei Räuber und Wandersmann, das wir alle sehr liebten, verstand sich diese Übertretung beinahe von selbst. Entdeckung lag überdies außerhalb der Wahrscheinlichkeit, die Eltern waren entweder bei ihrer Partie oder zu Tisch eingeladen. »Also nur vorwärts! Und petzt einer, so kommt er noch schlimmer weg als wir!« So dachten wir auch eines Sonntags im April 1831. Es muß um diese Jahreszeit gewesen sein, weil mir noch der klare und kalte Luftstrom deutlich vor Augen steht. Auf dem Schiff war keine Spur von Leben und am Bollwerk keine Menschenseele zu sehen. Ich, als der Älteste und Stärkste, war natürlich Räuber, und acht oder zehn kleinere Jungens, unter denen nur ein einziger, Fritz Ehrlich, es einigermaßen mit mir aufnehmen konnte, waren schon vom Kirchplatz her, wo, wie gewöhnlich, die Jagd begonnen hatte, dicht hinter mir her. Ziemlich abgejagt kam ich am Bollwerk an, und weil es hier keinen anderen Ausweg für mich gab, lief ich über eine breite und feste Bohlenlage fort auf das zunächstliegende Schiff hinauf. Die ganze Meute mir nach, was natürlich zur Folge hatte, dass ich vom ersten Schiff bald aufs zweite und vom zweiten aufs dritte mußte. Da ging es nun nicht weiter, und wenn ich mich meiner Feinde trotzdem erwehren wollte, so blieb mir nichts anderes übrig, als auf dem Schiff selbst nach einem Versteck oder wenigstens nach einer schwer zugänglichen Stelle zu suchen. Und ich fand auch sowas und kletterte auf den etwa mannshohen, neben der Kajüte befindlichen Oberbau hinauf, darin sich, neben anderen Räumlichkeiten, gemeinhin auch die Schiffsküche zu befinden pflegte. Etliche in der steilen Wandung eingelegte Stufen erleichterten es mir. Und da stand ich nun oben, momentan geborgen, und sah als Sieger auf meine Verfolger. Aber das Siegergefühl konnte nicht lange dauern. Die Stufen waren wie für mich, so auch für andere da, und in kürzester Frist stand Fritz Ehrlich ebenfalls oben. Ich war verloren, wenn ich nicht auch jetzt noch einen Ausweg fand, und mit aller Kraft und, soweit der schmale Raum es zuließ, einen Anlauf nehmend, sprang ich von dem Küchenbau her über die zwischenliegende Wasserspalte hinweg auf das zweite Schiff zurück und jagte nun, wie von allen Furien verfolgt, wieder aufs Ufer zu. Und nun hatte ich's, und den Freiplatz vor unserem Haus zu gewinnen, war nur noch ein kleines für mich. Aber ich sollte meiner Freude darüber nicht lange froh werden, denn im selben Augenblick fast, wo ich wieder festen Boden unter meinen Füßen hatte, hörte ich auch schon von dem dritten und zweiten Schiff her ein jämmerliches Schreien und dazwischen meinen Namen, so daß ich wohl merkte, da müsse etwas passiert sein. Und so schnell, wie ich eben über die polternde Bohlenlage ans Ufer gekommen, ebenso schnell ging es wieder über dieselbe zurück. Es war höchste Zeit. Fritz Ehrlich hatte mir den Sprung von der Küche her nachmachen wollen und war dabei, weil er zu kurz sprang, in die zwischen dem dritten und zweiten Schiff befindliche Wasserspalte gefallen. Da steckte nun der arme Junge mit seinen Nägeln in die Schiffsritzen hineingreifend, denn an Schwimmen, wenn er überhaupt schwimmen konnte, war nicht zu denken. Dazu das eiskalte Wasser. Ihn von oben her so ohne weiteres zu erreichen, war unmöglich. Und so griff ich denn nach einem von der einen Strickleiter etwas herabhängenden Tau und ließ mich, meinen Körper durch allerlei Künste und Möglichkeiten verlängernd, an der Schiffswand so weit herab, daß Fritz Ehrlich meinen am weitesten nach unten reisenden linken Fuß gerade noch fassen konnte. Oben hielt ich mich mit der rechten Hand. »Pack zu, Fritz!« Aber der brave Junge, der wohl einsehen mochte, daß wir beide verloren waren, wenn er wirklich fest zupackte, beschränkte sich darauf, seine Hand leise auf meine Stiefelspitze zu legen, und so wenig dies war, so war es doch gerade genug für ihn, sich über Wasser zu halten. Er blieb in der Schwebe, bis Leute vom Ufer herankamen und ihm einen Bootshaken herunterreichten, während andere ein Boot losmachten und in den Zwischenraum hineinfuhren, um ihn da herauszufischen. Ich meinerseits war in dem Augenblick, wo der rettende Bootshaken kam, von einem mir Unbekannten, von oben her am Kragen gepackt und mit einem strammen Ruck wieder auf Deck gehoben worden. Von Vorwürfen, die sonst bei solchen Gelegenheiten nicht ausbleiben, war diesmal keine Rede. Den triefenden, von Schüttelfrost gepackten Fritz Ehrlich brachten die Leute nach einem ganz in der Nähe gelegenen Hause, während wir anderen in kleinlauter Stimmung unsern Heimweg antraten. Ich freilich auch gehoben, trotzdem ich wenig Gutes von der Zukunft erwartete. Meine Befürchtungen erfüllten sich aber nicht. Im Gegenteil. Am anderen Vormittag, als ich in die Schule wollte, stand mein Vater schon im Hausflur und hielt mich fest, denn der Nachbar Pietzka hatte wieder geplaudert, freilich mehr denn je in guter Absicht. »Habe von der Geschichte gehört«, sagte mein Vater. »Alle Wetter, dass du nicht gehorchen kannst. Aber es soll hingehen, weil du dich gut benommen hast. Ich weiß alles. Pietzka drüben.« Und damit war ich entlassen. Wie gern denke ich daran zurück, nicht um mich in meiner Heldentat zu sonnen, sondern in Dank und Liebe zu meinem Vater. Ende von »Gefährliches Spiel« von Theodor Fontane, gelesen von Carlsson. Lena Wies von Theodor Storm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Lena Wies von Theodor Storm. Aber an deinem niedrigen Häuschen kann ich nicht so vorübergehen, du liebreiche Freundin meiner Jugend, die du wie Scheherazade einen unerschöpflichen Born der Erzählung in dir trugst. Ich will eine Gänsefeder nehmen, die weiße Fahne soll nicht gestutzt werden, und das gesellige vogelartige Gezwitscher, das sie ihres Ursprungs eingedenk beim Schreiben hören lässt, soll mich an vergangene Zeit gemahnen, während ich dies zu deinem Gedächtnis niederschreibe. Noch stehen die steinernen Bänke vor dem Hause, noch die gemalten Schwarzbrote, das Zeichen des Betriebes, auf dem einen Fensterladen, und wenn man die Haustür mit den dicken grünen Glasscheiben aufstößt, so schellt die Glocke, und hinten im Backhause lässt Perle seine Stimme erschallen, denn der Hund ist tot, es lebe der Hund stirbt nicht. Aber es ist nicht mehr der Perle meiner Jugend. Wie manchen Herbst- und Winterabend bin ich nach diesem kleinen Hause gegangen. Gegangen? Nein, gelaufen, gerannt. Es gab damals in unserer Stadt noch keine Straßenbeleuchtung, aber desto mehr Gespenster. Es übte vor, es jankte draußen im Austrom. Im Schlosse wurde nachts eine kleine, braune Frau gesehen. Und das alles wurde mit jedem Abend bei mir lebendig, und meine kleine Handlaterne warf zweifelhafte Lichter auf die unbewohnte Plankenstrecke, die in jener Straße zu passieren war. Hatte ich glücklich das Haus erreicht, so stürzte ich fast die Tür ein, die Glocke läutete, hinten im Backhause riss Perle an der Kette und erhob ein wütendes Gebell. Atemlos stand ich vor dem kleinen, hitzigen Gesellen, der nun freudewinselnd an mir aufstrebte. Kräftig dufteten die frischen Roggenbrote, welche reihenweise auf den Wandgestellen lagen, und nebenan in der offenen Kammer stand die alte Mutter Wies am Backtroge, mit dem Ansäuern des Teiges für den morgenden Tag beschäftigt. Im Backhause selbst drängte sich eine Schar von Nachbarskindern, welche mit irdenen Schüsseln in der Hand auf die Austeilung der Abendmilch warteten, denn auch eine Milchwirtschaft wurde hier mit 4 oder 5 schweren Marschkühen betrieben. »Lena noch nicht fertig?« fragte ich auf Plattdeutsch, und die alte Frau hielt im Kneten inne, und ihre noch immer schönen Augen blickten mit großmütterlicher Zärtlichkeit auf mich. Nein, Lena und Vater Wies waren noch im Stall beim Melken. Schnell war meine Handleuchte ausgeblasen und auf den Tisch gestellt, dann ging's über den dunklen Steinhof und in den alten niedrigen Stall hinein, durch den übrigens im Sommer der Weg zu einem seltsam stillen Garten voll roter Zentifolien und kleiner süßer Stachelbeeren führte. Wie ein kleiner Privilegierter dünkte ich mich den armen Nachbarskindern gegenüber, die beim Schein des dünnen Talglichts ruhig auf ihrem Platze bleiben mussten, bis sie ihr herkömmliches Quantum Milch zugemessen erhalten hatten. Unter dem Boden des Stalles hing eine Hornleuchte, aber es war kein Licht, sondern nur eine Art leuchtenden Dunstes, den sie in einem engen Kreise um sich her verbreitete. Und doch, für welch trauliche kleine Welt war sie der Mittelpunkt. Aus dem Dunkel, wo die Kühe an ihren Raufen wiederkäuerten, klang es mir leibhaftig wie der alte Volksreim entgegen, »Stripp, strapp, stroll, ist der Ammer nicht bald voll?« Ich rief ihn denn auch lustig in das Dunkel hinein und »Geduld überwindet Schweinebraten«, kam sogleich von dort her die heitere Stimme meiner Freundin Lena an mich zurück, und unter einer anderen Kuh heraus scholl als Begleitung im Grundbass das behagliche Lachen von Vater Johann Wies. Lena regierte mich mit scherzenden Worten, ja bloß mit ihren klugen Augen sicher genug, und so warf ich mich geduldig neben der Tür auf einen Haufen Heu, während seitwärts auf der Hühnerleiter der Hahn mit seinen Hennen im Traume kakelte und von den Kühen her der Strich des Melkens eintönig hervorklang, nur mitunter durch einen Zuruf unterbrochen, wenn die Blass oder die Schwarze etwa nicht ordnungsmäßig standhielten. Endlich mit schwerem Eimer und heißem Gesicht trat Lena in den Leuchtkreis der Laterne und bot mir freundlich guten Abend. Sie war von kleiner Statur, ihre Gesichtszüge, sie mochte in meiner Knabenzeit etwas über 30 Jahre zählen, ließen erkennen, dass sie einst ungewöhnlich wohlgebildet gewesen sein mußten, aber die Blattern hatten das Kindergesicht auf das Unbarmherzigste zerrissen, als wenn, nach dem Volkswitz, der Teufel Erbsen darauf gedroschen hätte. Sie selber meinte freilich, am Ende müsse sie noch eitel werden, denn so'n Bildhauerarbeit ward nun noch grad wat Rares. Nur die schönen braunen Augen blickten unversehrt, und sie gehören mit zu den Sternen, die über meiner Kindheit standen, und mitunter in dunklen Stunden glaube ich, sie noch jetzt zu sehen, obgleich auch sie erloschen sind. Während nun Lena den Milchverkauf besorgte, hatte Vorder den Kühen ihr letztes Futter vorgeworfen, Mutter in ihrem Troge den Teich zusammengeballt und sorgsam zugedeckt. Ich selbst war schon vorher in die Wohnstube gewiesen, in jenen engen, aber traulichen Raum, in welchem ich die schönsten Geschichten meines Lebens gehört habe. Fast immer, so wenigstens scheint es mir jetzt, blühten hier auf den Fensterbrettern die roten Winterlefkojen, meine Blicke aber gingen nach dem eisernen Beilegerofen, der an der Wand gegenüber zwischen den beiden verhangenen Alkovenbetten stand und für mich einen Gegenstand der anziehendsten Betrachtung bildete, denn nicht allein, daß sich auf der vordersten Platte, wie nach einem dürerschen Holzschnitt, die Verkündigung Maria dargestellt zeigte, daß er an den Seiten und oben an beiden Ecken mit blankpolierten Messingknöpfen geziert war, welche ich, aller Warnung unerachtet, nicht unterlassen konnte, vielfach abzuschrauben und mir fast ebenso oft auf die Füße zu werfen, er strömte auch, was nicht jeder Ofen von sich sagen kann, einen leckeren Duft aus, welcher, mit dem der Lefkojen vermischt, noch jetzt in meiner Erinnerung diesen Raum erfüllt, und war überdies alle Zeit von einer sanften Hausmusik umgeben. Das Erstere hatte seinen Grund in einer Schüssel, je nachdem mit Waffeln, Pfeffernüssen oder Bratäpfeln gefüllt, die unfehlbar unter dem blanken Messingstülp auf der Ofenplatte warm gehalten wurden, und da von der dem Backhause nahen Küche aus geheizt wurde, so mangelte es von dorther nie am Gesange der Hainchen, der gesellig in das Zimmer hineinklang. Ich muß hier, obgleich es einen nicht zu beseitigenden Vorwurf für ihn enthält, bekennen, daß mein alter Freund Johann Wies, ich weiß nicht weshalb, ein unerbittlicher Verfolger dieser musikalischen Tierchen war. Oft, wenn er mit seinem ehrwürdigen Gesicht unter der blauen Zipfelmütze, mit den friedlich gefalteten Händen in seinem Lehnstuhl saß, habe ich ihn darauf ansehen müssen, wie doch der gute alte Mann so grausamer Dinge fähig sein könne. Aber jetzt dachte Johann Wies an keine Heimchenjagd. Unter dem Schutze der Dunkelheit sangen sie sicher in ihrem warmen Backhause, und während ich ihnen und der alten Wanduhr zuhörte, die bescheiden dazu den Takt schlug, war auch schon Lena hereingetreten, von der Arbeit gesäubert, in frischer weißer Mütze mit schmal gefälteltem Strich, und setzte Teegeschirr und Abendbrot auf den mit Wachstuch überzogenen Tisch, der dicht unter Maria Verkündigung und den blanken Messingknöpfen seine Stelle hatte. Bald kamen auch die beiden Alten und nahmen je zu einer Seite des Ofens ihren Platz. Mutter Wies, die vom Lande war, trug ihr graues Haar unter ein Käppchen zurückgestrichen, wie man es früher bei unseren Bäuerinnen sah. Ihre fleißigen Hände waren, wovon an unserer Küste das Alter selten verschont bleibt, mit Gichtknoten besetzt und zitterten, wenn sie die Tasse an den Mund führte. Gleichwohl, sobald wir unsere Mahlzeit beendigt hatten, holte sie ihr Spinnrad aus der Ecke, und dem Tagewerk folgte nun noch das Werk des Abends. Dann wurde der duftende Teller aus seinem Versteck unter dem Messingstülp hervorgezogen, und Johann Wies lehnte sich behaglich in seinen Lehnstuhl zurück. Auch ich saß oder vielmehr ritt auf einem solchen, denn es war eine von jenen nun verschwundenen Raritäten, die dem Sitzenden die eine Ecke entgegenstrecken, und zwar war er, mir unvergeßlich, mit einem bunten Flickenpolster ausgestattet. Und dann, ja, dann erzählte Lena Wies. Und wie erzählte sie? Plattdeutsch, in gedämpftem Ton, mit einer andachtsvollen Feierlichkeit. Und mochte es nun die Sage von dem gespenstischen Schimmelreiter sein, der bei Sturmfluten nachts auf den Deichen gesehen wird und, wenn ein Unglück bevorsteht, mit seiner Mähre sich in den Bruch hinabstürzt? Oder mochte es ein eigenes Erlebnis oder eine aus dem Wochenblatt oder sonst wie aufgelesene Geschichte sein? Alles erhielt in ihrem Munde ein eigentümliches Gepräge und stieg, wie aus geheimnisvoller Tiefe, leibhaftig vor den Hörern auf. Oftmals griff die alte Mutter in ihr Rat und ließ es stille stehen, oder nickte aus seiner Ecke Johann Wies behaglich blinzelnd herüber, und dazu tickte die Uhr und sangen aus der Ofenwand die Heimchen, mitunter an Herbstabenden, und dann war es am allerschönsten, rauschten auch noch von fern die Lindenbäume, die drüben jenseits der Gasse hinter einer Gartenplanke standen. Wie weit dahinter lag dann die ganze Alltagswelt! In den Pausen wurden zwar auch die Pfeffernüsse und die Bratäpfel keineswegs verschmäht, aber lange hielt ich doch nicht Ruhe, und Lena war ebenso unerschöpflich, als ich unersättlich war. Sie legte wieder die Hände ineinander und, den Kopf ein wenig übergebeugt, begann sie eine neue Geschichte, wobei sie langsam die Daumen umeinander bewegte. Später, als ich selbst dergleichen Dinge ersann und niederschrieb, sandte ich ihr wohl das eine oder andere Buch, und sie hat dann lächelnd geäußert, das hätte ich von ihr gelernt. Aber nicht nur die Kunst des Erzählens, auch die Achtung vor ernster bürgerlicher Sitte lernte ich in diesem guten Hause. Ein kleiner Vorfall ist mir unvergesslich geblieben. Die Tochter aus einer angesehenen Familie hatte sich mit einem Kavalier verlobt, dessen Aufführung man nicht das beste Zeugnis geben wollte. Die kleine Stadt war voll davon, in und außer den Häusern wurde in Ernst und Spott darüber geredet, und auch an unserem Teetisch kam das Gespräch darauf. Da, in knabenhafter Unbedachtsamkeit und da es mich drängte, doch auch mein Teil dazu zu geben, entfuhr mir ein wenig sauberes Wort, das ich, Gott weiß wie, von der Gasse aufgelesen hatte. Augenblicklich stockte die bisher lebhafte Unterhaltung. Lena sah auf den Tisch und fegte ein paar Pfeffernusskrumen mit der Hand zusammen, und erst nach einer längeren Pause blickte sie wieder auf und sprach, als sei nichts vorgefallen, von anderen Dingen. Ich glaube kaum, dass ich jemals so beschämt gewesen bin, und noch später als erwachsenen Mann überkam mich, wenn ich daran dachte, das unbequeme Gefühl einer empfangenen und wohlverdienten Züchtigung. Dergleichen Zurechtweisungen beeinträchtigten indessen weder meine Zuneigung noch das sichere Gefühl, der Liebling des Hauses zu sein. War doch die zweite, sehr geliebte Tochter, welche derzeit in einer fernen Großstadt in guten Verhältnissen verheiratet war, die treue und langjährige Pflegerin meiner Kinderzeit gewesen. Viel zu früh erschien jedes Mal der Kutscher meiner Eltern, um mich nach Hause zu holen, oder schlug es, als ich später meinen Weg allein finden musßte, von der alten Wanduhr 10. Ich weiß noch wohl, wie ich in der letzten Viertelstunde mit Lena kämpfte, ob nicht noch Zeit sei für wenigstens eine ganz kleine Geschichte, und wie es dann plötzlich in der Uhr einen Ruck tat und die Warnung vor dem Stundenschlage alle meine Hoffnung zunichte machte. Dann aber galt es, nach Hause zu kommen, und das Vorüben und das Janken drüben in der Au, alles konnte mir unterwegs begegnen. Dazu waren die Lichter in den Häusern schon ausgetan, denn die Straße wurde meist von sogenannten kleinen Leuten bewohnt, welche, wenn der Tagelohn verdient war, früh zur Ruhe gingen. So legte ich mich denn aufs Betteln und ließ nicht nach, bis Lena die Kommodenschublade aufgezogen und ihr Umschlagetuch herausgenommen hatte. Wenigstens bis an das Ende der bösen Plankenstrecke musste sie mich begleiten. Aber auch dann noch ließ ich sie nicht los, zumindest musste sie stehen bleiben und hinter mir her, und zwar recht laut, ein paarmal »Gute Nacht« rufen, bis ich spornstreichs mein flimmerndes Laternchen in der Hand um die nächste Straßenecke schwenkte, denn von hier aus waren es nur noch wenige Schritte bis zum Hause meiner Eltern. Alles dies hat viele Jahre so gedauert, und frisch und erquickend ist mir die Erinnerung an jene Menschen geblieben, denen ich so viele glückliche Stunden meiner Jugend verdanke. Allmählich aber ging die Zeit dahin, ich verließ unsere Stadt, um die Studien für meinen künftigen Beruf zu beginnen, sie blieben in ihrem Häuschen und trieben es in alter Weise fort. Dann eines Tages kam der Tod, nahm Vater Wies aus seinem Lehnstuhl und legte ihn in ein noch bequemeres Ruhebett, und als ich nach Jahren heimgekehrt war und schon mein eigenes Haus begründet hatte, ergriff er auch die arbeitsame Hand der alten Mutter, zog sie von ihrem Backtroge und ihrem Spinnrade fort und hieß uns, sie auf dem schönen grünen Kirchhof zur Ruhe legen, wo von der See her die kühlen Lüfte über die Gräber wehen. Lena war nun allein, aber sie nahm eine junge Verwandte ins Haus und setzte mit deren Hilfe den elterlichen Betrieb fort. Oftmals in der schönsten Sommerzeit, wenn hinten in ihrem Gärtchen die Zentifolien blühten, kamen aus der großen Stadt die Schwester oder deren Kinder auf Besuch. Dann wurde es lebendig in dem niedrigen Häuschen, Kammern und Herzen, alles voll Sonnenschein. Aber auch diese jüngere Schwester sollte sie überleben. Als ich auf die Todesnachricht zu ihr ging, fand ich sie eben beschäftigt, aus Schubfächern und Kästchen ihre Barschaft zusammenzusuchen. Es sollte heute noch alles an ihren Schwager abgesandt werden, damit, so sagte sie, die Überlebenden außer der Trauer nicht etwa noch mit der kleinen Not des Lebens zu kämpfen hatten. Dann kam die Zeit, daß die Dänenherrschaft mich aus dem Lande trieb, und ich sah meine Freundin nur, wenn ich, in oft mehrjährigen Zwischenräumen, zum Besuch bei meinen Eltern einkehrte. Voll gesunden Zornes hoffte sie fest auf den endlichen Sieg der deutschen Sache. Dies und die Kränkungen, die sie dort von dem Übermut der feindlichen Nation erdulden mußte, gaben uns jetzt den Stoff zur Unterhaltung. Als endlich bei uns die deutsche Schmach ihr Ende erreicht und ich in meiner Vaterstadt wieder einen Platz gefunden hatte, traf ich Lena Wies noch rüstig an Körper und Geist, und mit der vollen Freude der Genugtuung trat sie bei unserem Wiedersehen mir entgegen. Sie hatte es gut in ihren alten Tagen, ihre Pflegetochter hatte geheiratet, und die jungen Leute, die nun die Wirtschaft übernahmen, hegten und verehrten sie wie eine Mutter. Und wieder saß ich jetzt behaglich an ihrem Teetisch, die roten Levkojen dufteten von den Fensterbrettern noch wie sonst, sogar der leckere Kuchenteller fehlte nicht unter dem blank polierten Messingstülp, nur daß statt des alten Ehepaares jetzt ein Junges da war und statt des aufhorchenden Knaben ein schon dem Alter entgegengehender Mann. Aber die Sitte, die geistige Luft des Hauses war dieselbe geblieben, und Lenas braune Augen blickten noch so klar und klug wie immer. Sie hatte noch die Freude, aus den beiden Töchtern ihrer Schwester zwei wohlangesehene Predigerfrauen und aus ihrem einzigen Neffen einen der angeseheneren Ärzte jener großen Stadt werden zu sehen. Wiederholt und dringend wurde sie zu diesem eingeladen, aber sie meinte, sie passe nicht dahin, die Kinder könnten zu ihr kommen. Und so geschah es auch. Der Ausgang des Lebens sollte ihr nicht leicht werden. Eine jener Krankheiten ergriff sie, die sich an den Menschen anhaften wie ein fressendes Tier, das er nicht abschütteln noch ausreißen kann, sondern jahrelang mit sich umhertragen muß, bis er ihm endlich erlegen ist. In ihrem letzten Lebensjahre war ich als einer der dazu erforderlichen Zeugen bei der Niederschrift ihres Testaments zugegen. Sie hatte sich zu dieser feierlichen Handlung aufs sorgfältigste kleiden lassen und empfing uns ernst und ruhig. Ihr Antlitz schaute noch unverstellt aus der weißen Haube mit dem lila Seidenband, nur ihre Gestalt war jetzt zusammengesunken. Vorher nahm sie mich in eine Nebenkammer und sprach über ihren bevorstehenden Tod und die jetzt vorzunehmenden Verfügungen, nicht ihrer Leiden, sondern nur mit Dank der Liebe gedenkend, die sie während derselben von den ihrigen empfangen hatte. Nur eine Besorgnis äußerte sie dabei, sie fürchte, ihr sonst noch kräftiger Körper möge sie noch lange auf das Ende warten lassen. Und lange hat es gedauert. Ihr wurde keine Qual, kein Entsetzen jener furchtbaren Krankheit erspart. Aber sie blieb bis zu Ende aus dieselbe, die sie in gesunden Tagen gewesen war, ruhig in sich selbst, fürsorglich für andere. »Lena Wies stirbt wie ein Held«, pflegte ihr Arzt von ihr zu sagen. Um das Hauswesen der jungen Verwandten nicht gar zu sehr mit ihrem Leid zu stören, begehrte sie in der letzten Zeit wiederholt, in eine kleine, nach dem Hofe hinausliegende Kammer gebracht zu werden. Aber freilich, für Tante, solange sie noch da war, durfte nichts zu gut sein, und so blieb sie denn bei ihren Blumen, in der freundlichen Stube, wo die Erinnerung aller guten Stunden ihres Lebens bei ihr war. Mitunter während ihrer Krankheit empfing sie auch den Besuch des Ortsgeistlichen, aber Lena Wies hatte über Leben und Tod ihre eigenen Gedanken, und es lag nicht in ihrer Art, was sie durch lange Jahre in ihr aufgebaut hatte, auf Zureden eines Dritten in einer Stunde wieder abzutragen. Still und aufmerksam folgte sie den Auseinandersetzungen des Seelsorgers, dann, mit ihrem klugen Lächeln zu ihm aufschauend, legte sie sanft die Hand auf seinen Arm. »Herr Probst, sie kriegen mich nicht. Und er in seinem Sinne mag dann wohl gedacht haben, wehre dich nur, die Barmherzigkeit Gottes wird dich doch zu finden wissen. Als ich zum letzten Mal in ihre Stube trat, erschrak ich bei ihrem Anblick, denn ihr Gesicht war ganz entstellt. Meine Bewegung entging ihr nicht, aber selbst dem Tode suchte sie, mit ihrer guten Laune zu begegnen. »Ja, kiek man mal, wo seh ich gut«, rief sie, scheinbar mit der alten Munterkeit mir entgegen. Als ich mich kaum gesetzt hatte, entstand ein Lärmen draußen vor den Fenstern. »Da hebt sie all wedder der arme Jung zum Besten«, sagte sie, und krank und sterbend wie sie war, ging sie aus der Stube und hinaus auf die Gasse. Es war ein blödsinniger Knabe aus der Nachbarschaft, der sich vergebens gegen ein Rudel übermütiger Jungen zu wehren suchte. Bald aber hörte ich draußen vor der Haustür die gelassene Stimme meiner Freundin und sah durchs Fenster, wie still und beschämt die Ruhestörer auseinanderschlichen. »Sie haben noch immer so viel Respekt für Tante«, sagte, nicht ohne einen gewissen Stolz, die junge Frau, die neben mir am Fenster stand. Das war das letzte Mal, dass ich Lena Wies gesehen habe. Noch einige schwerste Leidenswochen folgten, dann hat auch sie das trauliche Häuschen mit dem engen Kirchhofsgrab vertauscht, in dem sie jetzt bei ihren Eltern ruht. Mitunter an stillen Sommervormittagen besuche ich die alten Freunde meiner Jugend und lese die Inschrift auf ihrem Grabkreuze. Auch hier singen dann die Grillen, aber es sind nicht die Heimchen des häuslichen Herdes, und Geschichten werden bei ihrem Gesange nicht erzählt. Ende von Lena Wies von Theodor Storm, gelesen von Carlsson. Geschichte des griechischen Königs und des Arztes Duban von Gustav Weil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Geschichte des griechischen Königs und des Arztes Duban von Gustav Weil. Wisse, antwortete der Fischer, es war in einer Stadt Persiens, im Lande Sumen ein König, der auch die Griechen beherrschte. Dieser war so aussätzig, dass kein Arzt ihn heilen konnte. Er hatte allerlei Medikamente getrunken, allein alles war vergebens. Nun kam einmal ein griechischer Arzt namens Duban in diese Stadt. Dieser hatte griechische, persische, türkische, arabische, lateinische, syrische und hebräische Bücher gelesen und alle in diesen Sprachen vorhandenen Wissenschaften studiert. Er wusste die Grundsätze ihrer Arzneikunst, kannte alle Pflanzen, die nützlichen und schädlichen Kräuter. Auch verstand er die Philosophie und hatte alle Wissenschaften umfasst. Als er in die Stadt des Königs der Griechen kam und nach einem Aufenthalte von einigen Tagen hörte, dass der König schon lange aussätzig sei und kein Arzt ihn heilen konnte, so zog er gleich am folgenden Morgen, sobald Gott den Morgenstern leuchten ließ, sein schönstes Kleid an, ging zum König und sagte ihm, wer er sei, und sprach hierauf: »O König, ich habe von dem Aussatz gehört, der deinen Körper behaftet, den kein Arzt zu vertreiben weiß. Ich will dich nun heilen, ohne dir eine Arznei zu trinken oder etwas Fettes zum Einreiben zu geben.« Als der König dies hörte, sagte er zu ihm: »Wenn du dies kannst, so will ich dich und deine Enkel reich machen, dir viel Gutes erweisen, und du sollst mein Haus- und Tischgenosse werden.« Er schenkte ihm sogleich ein Ehrenkleid und andere Gegenstände und fügte hinzu: »Wirst du mich wirklich von meinem Aussatz heilen, ohne dass ich Arzneien trinken muss?« Und als jener dies bejahte, überraschte es den König sehr, und er fing an, große Freundschaft für ihn zu fühlen. Hierauf sprach er: »Sage mir voraus, bis wann du mich heilen wirst.« »Morgen, so der erhabene Gott will«, antwortete der Arzt. Er ging hierauf wieder in die Stadt, mietete sich ein Haus, holte seine Wurzeln und Medikamente herbei, verfertigte einen hohlen Kolb mit einem hohlen Griffe und goss die nur ihm bekannten Medikamente hinein. Er befestigte darauf den Kolben mit vieler Kunst und Geschicklichkeit, machte auch nach seinem besten Wissen Bälle dazu, und als alles vollendet war, ging er damit am anderen Tage zum König, küßte die Erde vor ihm und wünschte ihm viel Ruhm und Glück. Als der Arzt zum König kam, befahl ihm dieser, sich niederzusetzen. Es waren die Fürsten, Adjutanten, Visiere, Staatsräte und alle Vornehmen des Königreichs versammelt. Der Arzt reichte dann in Gegenwart des ganzen Divans dem König den Kolben und sagte ihm: »O erhabener König, nimm diesen Kolben und gehe mit den Fürsten und Staatsmännern auf die Rennbahn und werfe Bälle damit, bis deine Hand schwitzt, die dann durch den hohlen Griff der Arznei in sich ziehen wird. Von hier wird sie in den Arm gehen und sich dann über den ganzen Körper verbreiten. Hast du gemerkt, dass auf diese Weise die Arznei dich durchdrungen hat und in einen Körper übergegangen ist? So kehre gleich in den Palast zurück, geh ins Bad, wasche dich rein, schlafe, und dann wirst du mit der Gnade Gottes gesund werden. Friede sei mit uns. Der König der Griechen nahm den Kolben und befahl, dass man nach der Rennbahn ziehe. Man schleuderte die Bälle, der König fing sie auf, warf sie zurück und spielte so fort, immer auf seinem Pferde sitzend, bis seine Hand in Schweiß kam und die Arznei sich über seinen ganzen Körper verbreitet hatte. Als der Arzt Duban dies merkte, riet er dem König, jetzt in den Palast zurückzukehren. Der König nahm dann ein Bad, wusch sich und begab sich dann wieder in den Palast. Der Arzt Duban brachte die Nacht in seinem Hause zu. Morgens stand er früh auf, verfügte sich nach dem königlichen Palast und bat um die Erlaubnis einzutreten. Als ihm dies gestattet worden war, küßte er die Erde vor dem König und sprach folgende Verse. »Die Tugenden haben eine hohe Stufe erreicht, als du ihr Vater genannt wardst. Und ist je ein anderer ihr Vater genannt worden, so lehnte er es ab. Du, dessen Angesicht in seinem Glanz die dunkelste Nacht des Schicksals verwischt, dessen Angesicht immer leuchtend strahlte, wenn auch das Antlitz der Zeit immerfort drohend aussieht. Deine Güte hat uns so reich beschenkt, dass du uns geworden, was die Wolken dem trockenen Lande. Du hast deine Güte durch Geschenke so lange verschleudert, bis du deinen Zweck den höchsten Ruhm erreichtest.« Als der Arzt Duban mit diesen Versen zu Ende war, erhob sich der König, um ihn zu umarmen und neben sich setzen zu lassen. Dann unterhielt er sich mit ihm und machte ihm kostbare Geschenke. Denn als der König früh ins Bett gegangen war, fühlte er sich schon ganz geheilt und sein Körper war wie reines Silber geworden. Hocherfreut ging er daher in den Staatsrat, wohin auch der Arzt Duban kam, dem er viel Ehren erwies und dann noch zu seinem Tisch und Hausgenossen machte, denn er sagte ihm, »Ein Mann wie du, der Arzt aller Ärzte und ihr Lehrer, verdient, dass er Königin diene und in ihrer Gesellschaft lebe.« Nachdem der König der Griechen den Arzt so reich belohnt und sich über seine Kunst und Geschicklichkeit höchst verwundert hatte, sprach er, »Dieser Mann verdient alle Ehrbezeugungen. Er soll stets in meiner Umgebung sein, denn er hat ohne Medizin mich geheilt, nachdem alle Ärzte mit all ihren Medikamenten mich aufgegeben. Er soll nun mein vertrauter Freund werden.« Hierauf brachte der König die ganze Nacht sehr heiter zu und hörte nicht auf, den Arzt zu loben. Des Morgens bestieg er den königlichen Thron, und als die Visiere und Großen des Reichs versammelt waren, ließ der König den Arzt rufen, behielt ihn bei sich bis Nacht und ließ ihm wieder 1000 Dinare geben. Der Arzt ging nach Hause zu seiner Frau und lobte den König der Griechen. Am folgenden Morgen bestieg der König wieder den Thron, und es kamen wie gewöhnlich die Visiere und Großen und wünschten ihm Heil und Glück. Nun hatte aber der König einen ebenso schmutzigen als geizigen und neidischen Visier. Als dieser sah, wie gut der Arzt mit dem König stand und wie sehr er beschenkt und geehrt wurde, befürchtete er, dass der König ihn absetzen möchte, um dem Arzt seine Stelle zu geben. Er beneidete ihn daher und hegte böse Gedanken gegen ihn. Als nun dieser Visier vor den König trat und ihm Ruhm und Glück wünschte, fügte er die Worte hinzu. »O, erhabener König, tugendhafter Fürst, ich bin durch deine Wohltaten und deinen Segen groß geworden. Darum muss ich dir einen wichtigen Rat geben. Denn wenn ich in dir verschweige, so müsste ich ein Bastard sein, der Gutes mit Bösem vergilt. Wenn du es befiehlst, so werde ich ihn dir offenbaren.« Der König erwiderte, »Sprich, was hast du mir für einen Rat zu geben?« Und der Vezier antwortete, »O König, wer nicht die Folgen einer Sache voraussieht, der findet am Schicksal keinen Freund. Ich habe bemerkt, dass der König nicht auf dem guten Pfade geht, denn er hat seinem Feinde Gutes getan, der den Untergang seiner Regierung wünscht und seine Wohltaten missbraucht. Ja, du hast dich ihm so sehr genähert, dass ich für dich deshalb sehr besorgt bin.« »Wen meinst du?« sagte der König. »Wenn du schläfst, so erwache«, antwortete hierauf der Vezier, »denn ich meine den Arzt Duban, der vom Lande Suman kam.« Da fragte der König, »Und der wäre mein Feind? Der ist ja mein aufrichtigster Freund, ich achte ihn mehr als alle Menschen, denn er hat mich geheilt, nachdem alle Ärzte an meiner Krankheit verzweifelten. Man findet in unserer Zeit seinesgleichen nicht wieder, weder im Orient noch im Okzident, nicht in der Nähe, nicht in der Ferne, und du wagst es, so etwas von ihm zu sagen. Ich werde ihm von heute an ein Monatsgehalt von 1000 Dinaren mit allen seinen ranggebührenden Ehren festsetzen, und wenn ich sogar meine Schätze und mein Königreich mit ihm teile, so wäre es nur wenig im Verhältnis zu seinen Diensten. Ich glaube, du sagst es nur aus Neid, und ich fürchte, ich könnte, wenn ich deinen Rat befolge, es bereuen, wie der König Simbad es bereute, seinen Falken getötet zu haben.« »Um Verzeihung, o König der Zeit«, sprach der Vezier, »was ist das für eine Geschichte?« »Folgende«, antwortete hierauf der König. Ende von »Geschichte des griechischen Königs und des Arztes Duban« von Gustav Weil, gelesen von Elli, April 2010.

Ein Wort gibt das andere. Von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Wort gibt das andere. Von Johann Peter Hebel. Ein reicher Herr im Schwabenland schickte seinen Sohn nach Paris, dass er solle Französisch lernen und ein wenig gute Sitten. Nach einem Jahr oder darüber kommt der Knecht des Vaters Haus auch nach Paris. Als der junge Herr den Knecht erblickte, rief er voll Staunen und Freude aus: »Ei, Hans, wo führt dich der Himmel her? Wie steht es zu Haus und was gibt's Neues?« »Nicht viel Neues, Herr Wilhelm, als dass vor 10 Tagen euer schöner Rabe krepiert ist, den euch vor einem Jahr der Weidgesell geschenkt hat.« »O, das arme Tier«, erwiderte der Herr Wilhelm. »Was hat ihm denn gefehlt? Drum hat er zu viel Luder gefressen, als unsere schöne Pferde verreckten, eins nach dem andern. Ich hab's gleich gesagt.« »Wie? Meines Vaters 4 schöne Moorschimmel sind gefallen?« fragte der Herr Wilhelm. »Wie ging das zu?« »Drum sind sie zu sehr angestrengt worden mit Wasserführen, als unser Haus und Hof verbrannte, und hat doch nichts geholfen.« »Um Gottes Willen«, rief der Herr Wilhelm voll Schrecken aus, »ist unser schönes Haus verbrannt? Wann das?« »Drum hat man nicht aufs Feuer Acht gegeben an ihres Herrn Vaters seliger Leiche und ist bei Nacht begraben worden mit Fackeln. So ein Fünklein ist bald verzettelt.« »Unglückliche Botschaft«, rief voll Schmerz der Herr Wilhelm aus. »Mein Vater tot? Und wie geht's meiner seligen Schwester?« »Drum eben hat sich ihr Herr Vater seliger zu Tod gegrämt, als ihre Jungfer Schwester ein Kindlein gebar und hatte keinen Vater dazu. Es ist ein Büblein.« »Sonst gibt's just nicht viel Neues«, setzte er hinzu. Ende von »Ein Wort gibt das andere« von Johann Peter Hebel. Zwei honette Kaufleute von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zwei honette Kaufleute von Johann Peter Hebel. Zwei Besenbinder hatten nebeneinander Feil in Hamburg. Als der eine schon fast alles verkauft hatte, der andere noch nichts, sagte der andere zu dem einen: »Ich begreife nicht, Kamerad, wie du deine Besen so wohlfeil geben kannst. Ich stehle doch das Reis zu den meinigen auch und verdiene gleichwohl den Tagelohn kaum mit dem Binden.« »Das will ich dir wohl glauben, Kamerad«, sagte der erste. »Ich stehle die meinigen, wenn sie schon gebunden sind.« Ende von »Zwei honette Kaufleute« von Johann Peter Hebel. Zwei Kriegsgefangene in Bobruisk von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zwei Kriegsgefangene in Bobruisk von Johann Peter Hebel. Wer viel merkwürdige Begebenheiten aus dem russischen Feldzug wissen will, der muss ihn entweder selbst mitgemacht haben oder aber er muss mit vornehmen Kriegshauptleuten bekannt sein, die dabei waren. Der Kalendermann rühmt sich dessen, und wenn er mittags über den Paradeplatz geht zum Hofapotheker, grüßen sie ihn. Mitgemacht hat er den Feldzug nicht. Folgendes ist ein seltener Beweis von Edelmut und Leichtsinn und noch einmal von Edelmut. Zwei polnische Offiziere wurden als Kriegsgefangene in einem russischen Dorf bis den anderen Morgen einquartiert. sonst sollen die Polen und die Russen auf den bloßen Namen hin nicht immer die besten Freunde sein. Allein der russische Edelmann, der in demselben Dorf wohnt, dachte daran in seinem schönen Schloss und in seiner warmen Stube, wie er auch einmal in seiner Jugend Kriegsgefangener gewesen war in fremdem Lande ohne Geld, ohne Freund, ohne Trost, und wie er in dem Hause eines edlen Menschen eine freundliche Aufnahme gefunden hatte und wie solches dem Herzen wohltut. Also suchte er sogleich die Gefangenen auf, nahm sie in sein Schloss, bewirtete sie wie Brüder oder Freunde und suchte sie durch Trost und teilnehmende Reden zu erheitern. Denn das ist ein schönes und heiliges Schuld- und Wechselrecht, das in dem Herzen aller gutgearteten Menschen aufgerichtet ist, dass, wer einmal unter fremden Leuten in der Not und Betrübnis eine Liebe oder Wohltat erfahren hat, sieht sie als ein empfangenes Darlehen an und zahlt sie, wenn er daheim ist, wieder an einen anderen Fremdling heim, der in gleicher Not und Betrübnis zu ihm kommt, als eine Schuldigkeit, ob er gleich keine Handschrift darüber ausgestellt hat, und das nicht einmal, sondern zehnmal, wenn er kann. Wie ein ausgestreutes Saatkorn nicht allein, sondern selbst zehnt oder fünfzehnt aus der Erde zurückkehrt. Wisst ihr schon, fragte die Gefangenen der Edelmann, wo der Ort eures Aufenthaltes sein wird? Die Gefangenen sagten, in den kaukasischen Gebirgen. Seid ihr denn auch mit etwas Reisegeld versehen auf einem so langen Weg? Die Gefangenen zuckten die Achseln. Hierauf sprach der Edelmann ihnen mit heiterer Miene zu essen und zu trinken und wohl bei ihm zu schlafen. Und des anderen Morgens, als der Transport weiterging und sie nun von ihrem Wohltäter Abschied nahmen, schenkte er ihnen 500 Rubel russischen Geldes auf die Reise. Nein, er wollte nicht einmal den Namen haben, dass er es ihnen schenkte. Ich will es euch leihen, sagte er. Wenn euch einst Gott in eure Heimat und zu den Eurigen zurückführt, so könnt ihr mir's wieder schicken. Die Geschichte könnte hier aus sein. Sie wäre schon des Erzählens wert gewesen. Allein sie fängt jetzt erst recht an. Der nächste Tagesmarsch der Kriegsgefangenen ging nach einer altrussischen Grenzfestung namens Bobruisk. Man muss schon ein fertiges Mundwerk haben, wenn man so einen russischen Namen mit Leichtigkeit will aussprechen können. Der Hausfreund kann's. In Bobruisk aber, wo die Gefangenen bei guter Tageszeit anlangten, gingen die zwei Polen noch ein wenig herum, die Stadt zu besehen. Und als sie an ein schönes, großes Wirtshaus kamen, dachten sie, wollen wir nicht ein wenig hineingehen und unserem Wohltäter seine Gesundheit trinken? In dem Wirtshaus aber saßen viele russische Herren und Edelleute, die redeten oder tranken miteinander oder spielten Pharao. Pharao aber ist ein sehr gefährliches Spiel, in welchem man viel Geld verspielen kann, also dass man es nicht Pharao nennen sollte, sondern das Rote Meer, weil viele, die hineingehen, drin ertrinken, ausgenommen die Kinder Israel. Selbigen Tages kam aber auch der wohltätige russische Edelmann nach Bobruisk, um bei seinen guten Freunden daselbst einen vergnügten Abend zuzubringen. Und indem er in das nämliche Wirtshaus hineintritt, was geschieht? Wen sieht er mitten unter seinen reichen Freunden und Bekannten am Spieltische sitzen? Wen sieht er ein Dutzend Rubel nach dem anderen setzen und verspielen? Seine leichtsinnigen Gäste, die zwei Polen. Die Polen hätten auch fast lieber einen Wolf als ihn gesehen und spielten nicht um das besser oder glücklicher, als er sich ebenfalls an den langen Spieltisch setzte und ein Dutzend Rubel nach dem anderen gewann, wären gerne davongeschlichen, wenn sie nicht die gute Hälfte ihres Geldes hätten müssen im Stich lassen, das sie wieder zu gewinnen hofften. Als sie aber in kurzer Zeit ganz vom Samen waren und die letzte Kopeke dahin war und jetzt trostlos und verzweifelnd zur Tür hinausschlichen, ging ihnen der russische Edelmann nach, und mancher geneigte Leser, dem man nicht so kommen dürfte, freut sich schon, wie er Justiz machen und den russischen Stab wird walten lassen. Nichts nutzt! Ein Kriegsgefangener ist ohne Schläge geschlagen genug, und Strafe erbittert nur, aber Großmut kann beschämen und bessern. Alleine, Freunde, sagte er zu ihnen sanft und gütig, ihr müsst wohl besser bei Geld sein, als ich gestern geglaubt habe. Nehmt mir meine Voreiligkeit nicht übel auf. Ich danke euch, dass ihr mein gut gemeintes Anbieten nicht beschämt habt. Die Gefangenen aber waren nicht imstande, eine Silbe zu antworten, ausgenommen sie schlugen die Augen nieder, als wenn sie sagen wollten, dass er sich gestern nicht an ihnen versehen hatte, aber jetzt. Da sprach er zu ihnen, ihr seid nunmehr gewitziget, und ich hoffe, meine Güte sei zum zweiten Mal besser an euch angewendet als zum ersten Mal. Und als er ihnen mit einem guten Wechselbrief von 500 Rubel ihren ganzen Verlust ersetzte, konnten sie noch weniger als vorher sprechen und küssten ihm mit Tränen des Dankes und der Rührung die Hände. Hernach aber hat er nichts mehr von ihnen erfahren. Diese Erzählung ist unversehrt aus Russland herausgekommen und hat ihre Wahrheit. Ende von Zwei Kriegsgefangene in Bobruisk von Johann Peter Hebel. Die zwei Postillone von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die zwei Postillone von Johann Peter Hebel. Zwei Handelsleute reisten oft auf der Extrapost von Fürth nach Hechingen oder von Hechingen nach Fürth, wie jeden sein Geschäft ermahnte. Und gab der eine dem Postillon ein schlechtes Trinkgeld, so gab ihm der andere kein gutes. Denn jeder sagte, für was soll ich dem Postknecht einen Zwölfer schenken? Ich trag ja nicht schwer daran. Die Postillone aber, der von Dingelsbühl und der von Ellwangen, sagten, wenn wir nur einmal den Herren einen Dienst erweisen könnten, dass sie spendablischer würden. Eines Tages kommt der Fürther in Dingelsbühl an und will weiters. Der Postillon sagte zu seinem Kameraden, fahr du den Passagier. Der Kamerad sagte, es ist an dir. Unterdessen saß der Reisende ganz geduldig in seinem offenen Eliaswagen, bis der Postillon aufsaß. Als er sah, dass der Postillon im Sattel rechts saß und die Peitsche erhob, sagte er, fahr zu, Schwager, werf er mich nicht um. Am nämlichen Nachmittag fuhr auch der Hechinger von Ellwangen ab und der Postillon dachte bei sich selbst, wenn jetzt nur mein Kamerad von Dinkelsbühl mit dem Fürther auch auf dem Weg wäre. Indem er fährt bergauf, bergab, nicht weit vom Segringer Zollhaus, wo dem Hausfreund und seinem Reisekumpan in München auch einmal die Haare geschnitten worden sind, begegnen sie einander. Keiner will dem anderen ausweichen. Jeder sagt, ich führe einen honetten Herrn, einen Schwiti, keinen Pfennigschaber wie du, dem seine 6 Batzenstücke aussehen wie Hilburger Groschen. Endlich legte sich der Fürther auch in den Streit. Gott's Wunder, sagte er, sollen wir noch einmal 40 Jahre in der Wüste bleiben? Und schimpfte zugleich den Ellwanger, dass ihm dieser mit der Peitsche einen Hieb ins Gesicht gab. Der Dinkelsbühler sagte, du sollst meinen Passagier nicht hauen, er ist mir anvertraut und zahlt honett. Oder ich hau den deinigen auch. Untersteh dich und hau meinen Herrn, sagte der Ellwanger. Also hieb der Dinkelsbühler des Ellwangers Passagier und der Ellwanger hieb des Dinkelbühlers Passagier und riefen einander in unaufhörlichem Zorn zu. Willst du meinen Herrn in Frieden lassen oder soll ich dir den deinigen ganz zu einem Lungenmus zusammenhauen? Und je schmerzlicher der eine Au und der andere Wei schrie, desto kräftiger hieben die Postillone auf sie ein, bis sie des unbarmherzigen Spaßes selber müde wurden. Als sie aber auseinander waren und jeder wieder seines Weges fuhr, sagten die Postillone zu ihren Reisenden so und so: Nicht wahr? Ich habe mich eurer Rechtschaffen angenommen. Mein Kamerad wird's niemand rühmen, wie ich ihm seinen Herrn zerhauen habe. Aber diesmal kommt's euch auf ein besseres Trinkgeld nicht an. Wenn's der Fürst wüsste, sagte der Dinkelsbühler, es wäre ihm um einen Maxdor nicht leid. Er sieht darauf, dass man die Reisenden gut hält. Merke, es ist kein Geld schlechter erhaust, als wenn man armen Leuten um Lohn und Trinkgeld vorenthält und wofür man gehauen und sonst verunehrt wird. Für ein paar Groschen kann man viel Freundlichkeit und guten Willen kaufen. Merke, der Herr, der auf der Abbildung seitwärts steht, hat's mit angesehen und hat's dem Hausfreund 4 Wochen hernach zu Karlsruhe am Mittagessen erzählt. Ende von Die zwei Postillone von Johann Peter Hebel. Zwei Sprichwörter von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zwei Sprichwörter von Johann Peter Hebel. Ich kenne zwei Sprichwörter und die sind beide wahr, wenn sie schon einander widersprechen. Von zwei unbemittelten Brüdern hatte der eine keine Lust und keinen Mut, etwas zu erwerben, weil ihm das Geld nicht zu den Fenstern hereinregnete. Er sagte immer: Wo nichts ist, kommt nichts hin. Und so war es auch. Er blieb sein Leben lang der arme Bruder, wo nichts ist, weil es ihm nie der Mühe wert war, mit einer kleinen Ersparnis den Anfang zu machen und nach zu einem größeren Vermögen zu kommen. So dachte der jüngere Bruder nicht, der pflegte zu sagen: Was nicht ist, das kann werden. Er hielt das Wenige, was ihm von der Hinterlassenschaft der Eltern zuteil geworden war, zusammen und vermehrte es nach und nach durch eigene Ersparnisse, indem er fleißig arbeitete und zurückgezogen lebte. Anfänglich ging es hart und langsam, aber sein Sprichwort »Wer nicht ist, der kann werden« gab ihm immer Mut und Hoffnung. Mit der Zeit ging es besser. Er wurde durch unverdrossenen Fleiß und Gottes Segen noch ein reicher Mann und ernährt jetzt die Kinder des armen Bruders, wo nichts ist, der selber nichts zu beißen und zu nagen hat. Ende von Zwei Sprichwörter von Johann Peter Hebel. Zwei Weissagungen von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zwei Weissagungen von Johann Peter Hebel. Die erste ist sehr merkwürdig, wenn sie wahr ist, und man behauptet's. Als vor Jahr und Tag viele vornehme polnische Herren bei Spiel und Tanz sich erlusteten, trat ein leichtes, wegfertiges Weibsbild, eine Zigeunerin, in den lustigen Saal und bot ihre Weissagungen an. Da kam auch ein feines, junges Herrlein, der nachmalige Fürst Poniatowski, der nach der Leipziger Schlacht am 19. Oktober 1813 das Leben verloren hat, und streckte ihr die zarte Hand entgegen. Weissage mir auch etwas Gutes, Mütterlein. Was meinst du, will aus mir werden? Da sah die Hexe den jungen Fürsten freudig und wieder mitleidig an. Ei, du schmuckes Herrlein, sagte sie, du gelangst einst zu seltsamen Stand und Ehren. Möchte die Freude daran nur auch länger währen. Nimm vor den Elstern dich wohl in Acht, eine Elster dir den Graus macht. Darob und ob anderen Weissagungen dieses Weibes lachten sie lange. Und wie eine Elster daherflog, sagten zu Poniatowski seine Freunde: Nehmt euch in Acht, Prinz, seht ihr, was dort fliegt? Aber Poniatowski erwiderte: Seltsam, Amt und Ehre ist noch nicht da. Als aber Polen von den drei Adlern zernichtet war, richteten die Polen ihre Augen und ihre Hoffnungen auf Frankreich, und viele nahmen französische Dienste, hoffend, dass durch Frankreich ihre königliche Republik wieder sollte zu leben kommen. Also hatte auch Poniatowski diese Wahl ergriffen und kämpfte in den Tagen der Leipziger Schlacht unter den Augen Napoleons, ein achtbarer Streitgenosse, mit Tapferkeit und Glück, so viel der 16. Oktober erleiden mochte, also, dass ihn der Kaiser Napoleon selbigen Tages zum Marschall von Frankreich ernannte. Das war seltsam Stand und Würde. Aber schon am 19. auf der Flucht, als alles drunter und drüber ging, ertrank der neue Marschall in der Elster. Elster heißt der Fluss, in welchem er ertrank. Mancher wohlbewanderte Leser wird sie kennen. Also ward auf eine unerwartete Weise die Prophezeiung der Zigeunerin erfüllt. Den Leichnam des Ertrunkenen hat nachher mit allen seinen goldenen Ringen und Kostbarkeiten ein Fischer im Wasser gefunden und um Geld gezeigt, aber von allen Kostbarkeiten an seinen Fingern und in seinen Taschen hat er nichts entwendet, sondern ein Angehöriger des Prinzen hat ihn nachher in Empfang genommen und den Fischer mit einer ansehnlichen Geldsumme belohnt. Die zweite Weissagung lässt sich zwar natürlich erklären, nicht minder aber ist sie merkwürdig. Bekanntlich konnte man dem großen König Friedrich von Preußen nicht nachreden, dass er leichtgläubig gewesen sei in Ansehung der übernatürlichen Dinge. Vielmehr hatte er manchmal gern seinen Spaß mit solchen, die es waren, aber nicht immer gelang es ihm. Eines Tages versicherte man ihn von einem Prediger, dass er weissagen könnte. Alles, was er vorhersage, treffe ein. Der König befahl, den neuen Propheten vor ihn zu bringen. Unterdessen erkundigte sich der König, ob kein Soldat im Arrest sei, der sein Leben verwirkt habe. Ja, es war einer drinnen. Also befahl er, den Delinquenten auf die bestimmte Stunde vor sein königliches Wohnzimmer auf die Schildwache zu stellen. Als aber der Prediger kam: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Fragte ihn der König. Ihre Majestät, sagte der Prediger, es wäre gut, wenn ihn alle hätten. Besitzt ihr die Gabe der Weissagung? Etwas davon, wie die Leute sagen. Zum Exempel, fuhr der König fort, was soll ich geschwind fragen? Man bringe den Burschen herein, der draußen Schildwache steht. Wie alt wird dieser Mensch werden? Fragte er den Prediger. Woran wird er sterben? Der Prediger erwiderte, dieser Mensch werde nach vielen Jahren in einem hohen Alter sterben. Ihr seid in eurer Probe schlecht bestanden, versetzte hinwiederum der König. Wisst ihr, sagte er, dass ich morgen den Tages diesen Burschen hängen lasse? Er ist ein Delinquent. Der Prediger sagte, es wäre der Erste, der meiner Weissagung entliefe. Item, der Delinquent wurde den anderen Morgen zur Hinrichtung aus Potsdam hinausgeführt. Item, die Schwestern des Königs, die Herzogin von Braunschweig und die Prinzessin Amalia fuhren desselben Morgens nach Potsdam hinein, dass sie dem König einen guten Morgen sagen und ihm mit ihrem Besuch eine unvermutete Freude machen wollten. Denn selbige Morgen war schön, fast zu schön zum Henken. Als sie aber an dem Zug vorbeifuhren und den armen Menschen auf seinen schweren Todesgang erblickten, zuckte durch ihre fürstliche Seelen ein zarter Schmerz. Was soll mit diesem armen Menschen werden? Ihre Hoheit, nimmerviel, er wird gehängt. Was hat er begangen? Das und das. Es war zum Henken und zum Laufen lassen, wie man wollte. Die Prinzessin befahl, mit der Hinrichtung noch innezuhalten, bis neue Ordre käme. Der König aber empfing seine Schwestern mit brüderlicher Freude. Wir haben eine Bitte an euch, geliebter Bruder, sagten sie, die ihr uns wohl gewähren möget, so ihr wollt. Gebt uns darauf euer königliches Wort.

ihr könntet mir drei Worte nicht nachsagen.» Der Gersauer dachte: «Ein paar Franken hin oder her, lasst hören.» Der Jud sagte: «Messerschmied.» Der Gersauer: «Messerschmied.» «Dudelsack, Dudelsack.» Da schmunzelte der Jude und sagte: «Falsch.» Da dachte der Gersauer hin und her, wo er könnte gefehlt haben. Aber der Jude zog eine Kreide aus der Tasche und machte damit einen Strich. «Einmal gewonnen.» «Noch einmal», sagte der Kaufherr. Der Jud sagte: «Baumöl.» Der Kaufherr: «Baumöl.» «Rotkerber, Rotkerber.» Da schmunzelte der Hebräer abermal und sagte: «Falsch.» Und so trieben sie's zum sechsten Mal. Als sie's zum sechsten Mal so getrieben hatten, sagte der Kaufherr: «Nun will ich dich bezahlen, wenn du mich überzeugen kannst, wo ich gefehlt habe.» Der Jude sagte: «Ihr habt mir das dritte Wort nie nachgesprochen. Falsch war das dritte Wort, das habt ihr mir nie nachgesprochen, und also war die Wette gewonnen.» Ende von Drei Worte von Johann Peter Hebel.